Achtung, Achtung! Es folgt eine wichtige Durchsage des Patriarchats. Der folgende Stream ist nicht für Vertreter politischer Korrektheit, dünnhäutigen Moralisten mit niedrigem Testosteronlevel und Kindern unter 14 Jahren geeignet. Sollten Sie in eine der eben genannten Kategorien fallen, fordern wir Sie auf, sich umgehend in den nächsten Safe Space zu begeben und die Tür hinter sich fest abzuschließen. Für den Ernstfall vorgesehenes Holzspielzeug, Bionade und eine CD mit beruhigendem Wahlgesang erhalten Sie in jedem Gender-Study-Kurs. Die Durchsage ist damit beendet und wir geben das Wort an unsere Agenten, die Weltraumaffen. Ja, guten Abend. Guten Abend. Schönen guten Tag, hallo. Wir sind wieder da. Wir sind schon wieder da. Ja. Genau, der sonntägliche Stream, fast pünktlich. Wir nähern uns immer mehr den angesagten 18 Uhr an. Ja, geben uns Mühe, dass es rechtzeitig losgeht. Wir haben jetzt noch gewartet, dass sich hier der Streamer ein bisschen füllt. Heutige Themen, wie ihr dem Titel schon entnehmen könnt, einmal natürlich das Hashtag typisch Typen, das gestern auf Twitter so ein bisschen für Unmut natürlich gesorgt hat, aber auch die ein oder andere interessante Geschichte zum Vorschein brachte. Ja, genau, da reden wir drüber. Dann hatten wir noch, Moment. Ich vergesse mal, mich selbst zu muten. So, okay, jetzt geht's. Dann, ganz spontan, war ich im Stream mit Kraut und T, der mit den Honey Badgers zusammen gestreamt hatte. Und für die Leute, die noch nicht kennen, die Honey Badgers sind quasi so im englischsprachigen Raum sehr bekannt. Es sind Männerrechtsaktivistinnen, ja, richtig, es sind Frauen. Und mit der Allison Thiemann und der Karen Strawn war ich dann zusammen im Stream. Und wir hatten dann auch nochmal ein interessantes Gespräch geführt. Also es ging eigentlich so querbeet. Alles wurde irgendwie mal angesprochen, was so in die Richtung Männerrecht geht. Und ich habe mich mit ihr dann über Obdachlosigkeit unterhalten, was ja auch in Deutschland hauptsächlich immer noch ein Männerproblem ist. Genau, und da kann ich dann auch nochmal ein bisschen was zu erzählen. Ja, habt ihr auch Themen? Ihr wart ja bisher ruhig. Ja, also ich werde dann später auch nochmal über das Insert Moin Podcast von heute Morgen reden. Das ist ein schon ziemlich lange existierender Spiele-Podcast. Und der hat sich heute mit dem Video von Rainer Schauder beschäftigt zur Kulturkritik von letzter Woche und hatte dazu den Rainer zu Gast und den Dominik Schott von Gamespilot, unserer Lieblingsseite im Netz. Mhm. Gamesidiot, ja. Ja, genau, Games-Idiot. War ein recht interessantes Gespräch. Ja, werde ich nachher dann mal ein wenig aufbereiten. Hm. Hab's leider heute Morgen nicht hören können. Das ist ja, wenn der Schauder mit dem Shot schon im Podcast ist, Alter, ja. Also, dann geht's zur Sache. Ja. Genau, okay, ja, aber ich weiß nicht. Eigentlich Triggerwarnen, aber ja. Da gibt's doch eine App. Ja, das erzähle ich. Da gibt es doch jetzt eine App. wollen wir damit typisch Typen anfangen? Weil das ist ja so das Aktuellste, oder? Ja, warum nicht? Okay. Das ist eine Geschichte, die ist, glaube ich, denke ich mal, einfach spontan entstanden, so gegen Mitternacht vor 2 Tagen. Und zwar waren das zwei Twitter-Jungs, das war einmal der August Finger und das andere war der Herr Identifiziert. Die haben mehr aus Scherz diesen typisch Typen, glaube ich, in die Welt gesetzt. Und dann hat der halt eine gewisse Eigendynamik bekommen und mehrere tausend Tweets, über 1 Million Impressions. Ich selber hatte einen ganzen Arsch voll Retweets und Likes für meine Beiträge und auch viele andere, denke ich, auch. Also da war richtig los. Endlich E-Fame, yay! Ja, genau. Oh, gleich mal das Google AdSense anschalten. wir waren dann, also es war vor allem auch sehr lustig, weil echt ein Haufen wirklich guter satirischer Beiträge dabei waren, fand ich. Und nicht nur von Männern, wie eine Teilnehmerin dann per Statistik nachgewiesen hat, haben wir es am Ende dann auf über 10% weibliche Teilnehmer geschafft. ja, und da wurde halt in der Art eines Aufschrei-Hashtags praktisch halt der Spieß umgedreht und es wurde einfach mal darüber berichtet, was für Erlebnisse Männer haben können und was für Sachen Männern widerfahren, die sich im öffentlichen Raum bewegen. Also einfach auch mal, um zu testen, ob so ein Hashtag dann vielleicht auch die Medienaufmerksamkeit bekommt, die jeder von diesen Campus-Narzissmus im Zug rasiert, Aufkreisch und wie sie alle heißen bekommt. Muss ich leider sagen, bisher hat sich kein größeres Medienhaus der Sache angenommen, weder BR Zündfunk noch Frau Stokowski beim Spiegel oder die ZDF Redaktionen oder sonst wer hat bisher eine Berichtewelle losgetreten darüber. Dementsprechend war der Hashtag da leider erfolglos, aber das haben wir ja eigentlich irgendwie auch vorher gewusst. Ja, schade eigentlich, ne? Man hätte ja eigentlich damit rechnen können, dass wenigstens negativ darüber berichtet wird. Also, was ist denn hier mit unserer Meinungspresse? Verdammt nochmal, auf nichts kann man sich mehr verlassen, nicht mal auf seine Verschwörungstheorie, ne? Ja. Ich weiß nicht, ob es daran lag, ob ich von allen Feministen geblockt war, aber ich habe auch quasi gar keine Gegenrede bekommen, irgendwie. Keine Antworten, nix. Ja. Ich habe mal irgendwie wo gesehen, dass da einer war, die sagte irgendwie so, super, hier die ganzen Leute in dem Hashtag kann ich jetzt mal alle schön wegblocken und so. Ja, da weiß ich genau, weißer Cis-Mann, muss ich nicht zuhören, weg, ja. Keine Ahnung, kann daran gelegen haben. Ne? Ja, aber so Gegenrede oder irgendwie sowas ist mir nichts untergekommen. Nee, es waren eigentlich wenn, dann nur so, oh, guck mal, die nehmen Frauen nicht ernst und machen jetzt da sowas, das ist ja doof und so. Also ja. Es war ja wie immer keinerlei substanzielle Kritik dabei. Wenn er so mütterlich... Es gab aber schon Feministen, die es bemerkt haben. Das ist ja schon mal was. Ja. Also aber ich sag mal, das liegt schon wirklich auch dran, dass so die üblichen Verdächtigen halt schon seit mehreren Kreisch-Hashtags geblockt sind von der Clique. Ihr wart ja beide auch so recht aktiv in einem Hashtag, ja, und ich meine, natürlich gab es Seitenhiebe auf Aufschrei und im Zug rasiert, wie du vorhin gesagt hast, aber so richtig antifeministisch war das Ganze doch gar nicht, oder? Eigentlich nicht, also. Also ich meine, ich habe da auch sehr viele Tweets lesen können, wo dann halt eben Lift Experiences von Männern dabei waren, ja. Und da dachte ich mir auch teilweise so, ja, das liest man nicht oft auf Twitter, ne? Dass da halt eben auch Typen dann ihre, typisch Typen dann ihre Meinung mal, oder, nee, wie soll ich sagen, ihre Erfahrung also so Klischees, die über Typen existieren, wiedergeben, ja? Zum Beispiel halt eben, ja, keine Ahnung. Typisch Typen, die begehen so oft Selbstmord, dass man ihnen einfach kein Sorgerecht anvertrauen kann. Sowas in der Art, ja. So Klischees. Genau. Ja, ich habe mich da gerade mal wieder mit meinen Worten verrannt. Naja, aber ich meine, du hast ja auch zum Beispiel einen Tweet, ich habe es vorm Stream kurz angesprochen. Also Markus, du hast einen Tweet geschrieben, wo du dann zum Beispiel gesagt hast, so, darf ich das eigentlich sagen oder ist es so privat? Nee, ich kann das auch gerade kurz selber erzählen. Also es war ja so, dass meine Ex mich irgendwann nachts angerufen hat, und Hilfe, Hilfe, mein Neuer schlägt mich. Und ich bin ja so ein älteres Semester, das irgendwie noch mit Ritterfilmen aufgewachsen ist am Sonntagnachmittag und deswegen auch diesen ganzen Blödsinn ein bisschen verinnerlicht hat. Und dumm wie ich bin ich dann hin, um sie damit zumindest abzuholen und da irgendwie rauszuholen, weil es hätte ja wirklich sein können, dass sie da mit blauem Auge sitzt, war aber nicht so. Und im Endeffekt wollte sie von mir eigentlich nur, dass ich den Typ verdresche. Und als ich das dann abgelehnt habe, bin ich dann auch beleidigt worden, genau wie er. Und dann habe ich mich wieder verdrückt. Sie hat dann noch die Polizei gerufen, kann ich noch schnell dazu erzählen. Und ja, die haben sie dann mal ins Röhrchen blasen lassen und den Typ auch und haben dann gesagt, wisst ihr, Mädels, Jungs, wenn ihr euch so besauft, dann macht eure Meinungsverschiedenheiten doch bitte unter euch aus. Und mir hat der Polizist hinter vorgehaltener Hand dann geraten, machen Sie, dass Sie wegkommen. Das, so Leute, so Frauen, da hat man kein Glück mit. Und da hat er auch recht, hat er vollkommen recht. Hat er echt so gesagt? Ja, das hat er echt so gesagt, ja. Es gibt halt doch sowas wie männliche Solidarität dann. Ja. Ja, wie gesagt, also es gibt einfach auch, Und ich bin sicher nicht der Einzige, der das erlebt, dass Frauen versuchen, Männer in der Form zu instrumentalisieren und über ihre Gefühle praktisch dann zu ihrem Werkzeug zu machen. Das wird meiner Meinung nach auch viel zu wenig dem Beachtung geschenkt. Es geht immer nur hier um, oh, der hat mir an die Brust gegriffen und ähnliches. Aber dass gerade Frauen auch diese Psychospielchen extrem gut beherrschen und Männern da durchaus richtig wehtun können, wird eigentlich gar nicht thematisiert, weil Männer halt ja auch wieder, die müssen halt stark und was weiß ich sein. Ja. Das macht den Jungen hart, so, weißt du? Ich hatte dann einen Bekannten, der hat eine eigene Firma und er ist zu seiner Freundin gezogen, die 120 Kilometer entfernt gewohnt hat. Und die hatte sich anscheinend von ihrem vorherigen Freund dann doch nicht getrennt und er war immer arbeiten und er hat dann irgendwann, als er nach Hause gekommen ist, hat er halt sie dann erwischt mit ihrem Freund zusammen und daraufhin ist er dann in eine geschlossene Anstalt gekommen, weil er einen Burnout hatte, weil er die ganze Zeit gearbeitet hat, um das Haus und die Wohnung, wo sie halt drinne waren, abzubezahlen und im Endeffekt war er dann anderthalb Jahre lang nicht arbeitsfähig dafür, dass man sich nicht entscheiden konnte, ob man vielleicht doch noch mit dem alten Freund zusammenbleibt oder ob man vielleicht zwei Freunde haben kann gleichzeitig. Also, ja. So viel zu typisch Typen. Die lassen sich immer ausnutzen und heulen dann drüber rum. Ja, und das ist ja auch der Feminismus, das habe ich auch in einem Tweet geschrieben. Das habe ich halt da nicht als eigene Erfahrung so wirklich, sondern aus der anderen Richtung gesagt. Mein Freund hat mich verlassen, weil Simone de Beauvoir mir das Fremdgehen erlaubt hat. Das ist auch was, das ich selber erlebt habe, dass eine Frau mir das ins Gesicht gesagt hat. Also der Feminismus und vor allem Simone de Beauvoir würden ihr das Recht geben, praktisch, ja, fremd zu gehen. Und da ist für mich dann halt der Ofen auch aus, weil ich bin so ein dummer Idiot, der halt dran glaubt, dass Treue irgendwie ein wichtiger Wert, oder der dran geglaubt hat, dass Treue ein wichtiger Wert ist. Inzwischen bin ich so desillusioniert, dass ich mein Leben lieber alleine auf die Beine stelle. Ach, Mensch. Ja, das ist, ja. Ich bin, sorry, das war jetzt so eine Reaktion von mir, dass ich jetzt eigentlich hätte sagen wollen, irgendwie, ey, gib doch die Hoffnung nicht auf, aber ich habe auch schon so einige Frauen hinter mir und naja. Ich bin ja keine Feministin, die sagt, alle Männer sind triebgesteuerte Monster, die man irgendwie einpferchen muss, sondern ich glaube sicher, dass es auch Frauen gibt, die meine Aufmerksamkeit wert wären, sozusagen, ne? Aber ich habe es halt. Das ist ja wie beim auf der Kirmes beim Loseziehen. Ein Großteil sind halt leider Nieten. Mhm. Und du weißt vorher, wenn du das Los kaufst, halt nicht, was da drin steht. Mensch, verbuch's als Erfahrung, versuch nicht zynisch zu werden. Geht schon. Ja. Komm, das macht dich hart. um nochmal auf den Zweck des Hashtags zu sprechen zu kommen. Ja, ich würde hier gerne mal kurz Teufelsadvokat spielen und könnte man nicht auch sagen, zum Beispiel irgendwie, dass halt dieses typisch Typen, dass die Tweets darin auch so beweisen, dass es immer noch klassische Geschlechterrollen gibt, die den Feminismus legitimieren, der sowas auflösen möchte, ja. Halt eben so Männer als Beschützer und Frauen, die Männer manipulieren mit Sex und Aufmerksamkeit und keine Ahnung. Ja, was soll denn da Feminismus helfen? Ich habe gerade gesagt, dass es um die Auflösung klassischer Rollenbilder geht. Ja, ja, aber... klassischen Rollenbilder noch und die gibt es mit einem guten Grund. Also, nicht weil es unbedingt notwendig ist oder noch notwendig ist, sondern weil sie halt evolutionstechnisch so gewachsen sind. Und das einfach aufzubrechen. Also viele Männer wollen ja gerne ihre Frauen beschützen und versorgen. Ne? Ja. Das wollen sie ja. Und viele Frauen wollen das auch gerne haben. Also beim Feminismus finde ich, ist halt immer so die Sache, der Feminismus macht nicht das, was die Menschen wollen. So. Ja, wobei der Feminismus, der tut ein psychologisches Profil ansprechen von den Menschen, in dem der Mann allmächtig ist und alles unter Kontrolle hat und die Frau immer ein Opfer ist und sozusagen, egal was sie macht, sich als Opfer fühlen kann und keine Verantwortung annehmen muss. Während biologisch es einfach so ist, dass ein Mann natürlich nach einer Auswahl auch die Partnerwahl trifft, die halt verspricht, dass die Frau gut Kinder gebären kann. Und eine Frau möchte ganz gerne Status haben, weil das bedeutet, dass der Nachwuchs auf jeden Fall in ein paar Jahren auch noch was zum Essen hat. Also ich denke, dass der Feminismus das auch niemals ganz auflösen können wird, weil die sonst einfach Genetik anwenden müssen, um einfach so ein paar Urinstinkte, die einfach bei uns in den Genen drin stecken, von Mutter Natur ändern müssen. Und das so ein Windmühlenkampf ist, den sie da so führen. Weil das wird nie ganz weggehen, außer vielleicht mit einer künstlichen Gebärmutter. Oder so. Mich erinnert das so ein bisschen an den Bolschewismus halt auch. Ja? Dieses mit aller Gewalt den besseren Menschen schaffen wollen, anstatt halt der Entwicklung Zeit zu geben. Weil wir haben ja nun mal schon eine gewisse Entwicklung hinter uns. Ich meine, Frauen dürfen wählen. Frauen dürfen ihr eigenes Geld haben und so weiter und so fort, ohne das jetzt irgendwie verharmlosen zu wollen oder veralbern zu wollen. Es hat ja eine Entwicklung gegeben im 20. Jahrhundert und auch im 21. Jahrhundert weiter. Nur das dauert halt, das kann man nicht mit der Brechstange, wie die das versuchen, mit Gesetzen, mit irgendwie Denkverboten und so durchsetzen, sondern das muss... Ja, Evolution ist eigentlich das Stichwort. Es muss sich entwickeln, ne? aus der Gesellschaft selber. Und so ein Überstülpen, das geht eigentlich immer schief. Also wenn es passiert, dann nur durch eine natürliche Entwicklung. Ja. Oder durch Wissenschaft. Dass du zum Beispiel, keine Ahnung, noch mehr im Haushalt mit einem Roboter machen könntest, wie du bisher das kannst. Nicht, dass du einen Staubsauger hast, sondern so ein kleiner Android in deiner scheiß Wohnung rumrennt und die putzt. Warte, ich bin jetzt gerade, ich kann dir gerade nicht folgen, was? Dass die Geschlechterrollen vollkommen aufgelöst werden. Weil, ach so. Ja, weil du brauchst einen gewissen Luxus, damit du eine gewisse Gleichstellung überhaupt erreichen kannst. Also, wenn wir noch auf dem Feld arbeiten müssten und Früchte einholen müssten, dann wäre da einfach eine härtere Geschlechtertrennung wieder an den Tag gelegt. Einfach dadurch, dass wir nicht einen hohen Wohlstand haben. Wenn wir dann aber mehr Arbeit sozusagen nicht selber leisten müssen, das von Robotern oder Dritte Weltländern erleben lassen können, können wir uns auch sehr viel Gleichberechtigung erlauben. Ja, hört ihr das, Feministen? Das Problem ist Geld. Macht uns bitte alle reich, ja, dann habt ihr eure Gleichberechtigung. Ja, es gibt da ja durchaus die Theorie, dass gerade zum Beispiel dieses Ding, dass Frauen jetzt auch arbeiten gehen und so, auch überhaupt nicht so gut dafür ist, fürs Wachstum und für die ganze Geschichte, weil damit halt mehr Arbeitsplätze da sein müssen, die wir gleichzeitig wegrationalisieren im 21. Jahrhundert und dadurch halt Wirtschaftswachstum eher gehemmt wird. Und früher war es halt so, dass sich die Arbeit in der Form halt klassisch geteilt worden ist. Man müsste das ja heute nicht mehr knallhart machen. Frau macht Haushalt, Mann macht Arbeit. Das könnte ja jeder selber entscheiden. Aber besser wäre es wahrscheinlich, wenn in jeder Familie oder wie auch immer man das nennen will, nur einer arbeitet und der genug verdient, um die Familie zu ernähren. Anstatt dass wir praktisch jeden zwingen zu arbeiten. Ja, aber ist es nicht auch so, dass viele Frauen auch gar nicht mehr so die Mama sein möchten, sondern auch karrieremäßig durchstarten wollen? Oder gibt es da irgendwelche Zahlen, die dagegen sprechen? Liege ich jetzt voll falsch, oder? Das kann ja, ich sag ja, das müsste man dann halt innerhalb des eigenen Lebensmodells auch irgendwie ausdiskutieren. Man kann ja auch durchaus so sagen, man halbe-halbe oder die ersten so und so viele Jahre mache ich und die nächsten machst du oder wie auch immer man das machen will. Ja. Aber dass so einfach eine Familie sich das leisten kann, dass nur einer arbeitet, das wäre halt schön. Also das kommt ja nicht drauf an, wer dann was macht. Und ich glaube von den Frauen, ich hatte mal eine Studie gelesen, aber ich weiß nicht mehr wo, dass es sich in etwa in Dritteln aufteilt, dass ein Drittel würde gerne Mutterrolle annehmen, ein Drittel würde gerne etwas arbeiten, etwas Mutter sein und ein Drittel würde gerne eine Karriere verfolgen. Also. Okay. Ja. Also was Ähnliches habe ich letztens auch irgendwo gesehen, ich suche es gerade. Aber ich habe dazu auch keine absoluten Zahlen und ich glaube damals, die Studie, die war nicht so groß, es waren so 500 Teilnehmer oder so, was jetzt schon etwas aussagt, aber auch nicht viel. Also. Okay, du suchst ja gerade noch mal was. Im Chat sagt Kautiert, sagt 60% wollen Mutter sein und Teilzeit arbeiten. Ja, ja, irgendwie sowas habe ich auch gelesen, ja. Ja? Also okay. Insgesamt sind es irgendwie nur 29%, die Vollzeit arbeiten wollen. Das habe ich nämlich das Bundesamt für alle außer mittelalte Männer, also das Feminismusministerium hat mich letztens irgendwann einen Tweet rausgehauen, nur 34% der Frauen arbeiten Vollzeit und irgendjemand hat darauf geantwortet, ja, dann müssen wir das ja noch um 8% reduzieren, damit die Frauen das haben, was sie wollen. Ja, und hat dazu dann halt eine andere Statistik, die suche ich gerade. Das ist ja interessant, was gesagt wird irgendwie, ja, die möchten Mutter sein und Teilzeit arbeiten, weil ich habe eigentlich immer einen Eindruck gehabt, die arbeiten nur Teilzeit, weil sonst die Knete nicht reicht, weißt du? Aber meine Freundin möchte das genauso haben. 4 Kinder, ja. Und Teilzeit arbeiten. Ja, wenn die das will, dann. Ja. Ja. Ich bin jetzt mit den 4 Kindern nicht ganz so glücklich, aber. Echt? Stell dich nicht an. Stell dich nicht an. Nein, Gott. Das heißt mindestens 5 oder 6. Wenn wir andere schaffen, schaffst du aber auch das. Ist jetzt, wenn sie erstmal da sind. Ich sag immer zu meiner Frau, entweder möchte ich 3 bis 5 haben oder gar nicht erst anfangen. Was will ich mit 1 oder 2 Kindern? Hm. Dafür brauche ich jetzt auch kein Familienmensch werden. Echt? Keine Ahnung. Hast du keinen, gar nicht. Bin dann richtig. Hast du keinen narzisstischen Gottkomplex und möchtest dich downloaden in dein Kind? Ja. Okay. Shitposting zur Seite. Ich wollte mal kurz was zum Hashtag sagen. Und zwar, ich hatte auch so ein bisschen den Eindruck, dass irgendwie, ich meine, heutzutage wird ja ständig über die Probleme der Frauen geredet. Ja, auf Twitter gibt es zig Hashtags, wo Frauen irgendwelche Mikroaggressionen mit Makrobeschwerden kombinieren und das Ding dann rausfielen und so. Und ich hatte ein bisschen den Eindruck, dass halt bei typisch Typen war das so, ich glaube, das hat dir mal ganz gut getan, dass sie auch mal so irgendwie was dazu sagen konnten, weißt du? Da waren halt viele Leute irgendwie mit 15 Tweets mit dabei, die dann irgendwelche Sachen erzählt haben, ja. Und ich sage mal so, auch am Anfang im Spaß, mittlerweile nicht mehr so, wir treffen uns jeden Sonntag hier zu unserer Therapiegruppe und ich weiß einfach, dass Leute es brauchen, darüber zu reden, ja. Ich fand es auch echt schön, dass da so viele Antworten rumkamen. Also jeder ja. Tweet wurde irgendwo erwidert mit mindestens 1 oder 2 Witzen oder mit irgendeinem Fakt oder sowas. Also das fand ich echt schön, dass man halt gemerkt hat, dass viele Leute in dem Hashtag einfach drinne waren, die dann auch in der Lage sind, mal schnell zu antworten und irgendwie einen coolen ja. Spruch zu bringen. Also, also ich meine, man merkt ja schon, ich bin so ein bisschen so, ja, happy, dass das Ganze so passiert ist, ne? Einfach weil, ja, das ist jetzt mal so eine Ausnahme gewesen, ne? Dass halt eben so ein, ich sag mal, ja, männerdominiertes Hashtag nicht irgendwie mit Shitposting zu war, ja, womit ich jetzt nicht sagen möchte, dass da eine Tendenz wäre, sondern halt eben, dass sie das so auch genutzt haben, um sich mitzuteilen, ja. Weil, wie ich schon sagte, ne, also bist du irgendwie, ja, Troller mit dem Hashtag, dann kriegst du einen Grimme-Preis, ne, bist du Typ mit dem Hashtag, wirst du nur belächelt und kriegst dann irgendwie einen mütterlichen Ratschlag so, ja, zugeteilt, irgendwie, weiß ich nicht, arbeite mal in deinem Vokabular, man kann nicht Weiber sagen, wenn ich das schon lese, Hashtag aufschrei. Warum kann man nicht Weiber sagen? Ja, ist irgendwie abwertend in Feministensprech, weiß ich nicht. Ja, wenn die aber ständig halt von Typen schreiben oder Kerlen, dann ist das völlig okay. Ja, ne? Ja, natürlich. Ach, das ist das typische Doppeldenk, das kennt man ja schon mittlerweile. Ja, typisch Typen, ne? Ja. Ja. Das ist auch, dass hier die Lebensleistung auch einfach nicht jetzt nur vom normalen Kerl, aber auch gerade das, was so an herausstechenden Leuten, ich habe dann auch gesagt, hier Heidegger, Kant, Nietzsche, keine Ahnung, ne? Die sollen doch einfach mal die Fresse halten und die Frauen sprechen lassen. So, also dass das so völlig ausgeblendet wird, dass unsere Gesellschaft nun mal auch einfach auf ja, der Vorarbeit von Männern zu großen Teilen basiert. Das ist mir nicht so ganz klar, warum das so einfach, warum das auch nicht diskutiert wird, sobald halt die Anne dann mal wieder in der Talkshow sitzt, warum dann nicht mal jemand sagt, hier Anne, wie ist es denn? Lehnst du das alles ab? Möchtest du ohne Waschmaschine, ohne Auto, ohne, keine Ahnung, kategorischen Imperativ leben? Ja. Ja. Ja. Es ist aber ermüdend und es wird nicht aufhören, wie mein Kumpel immer sagt. Was regst du dich so auf? Da kämpfst du gegen Windmühlen, das wird nicht aufhören. Das ist stimmt leider, aber wenn man halt gleich die Segel streicht. Nein, das geht, weißt du, das, also ich kann so ein Argument einfach nicht gelten lassen. Selbst wenn eine Tätigkeit nicht viel Sinn macht, weil man nur wenig oder nichts verändert, kommt für mich immer darauf an, dass ich halt eben, weißt du, ich muss im Reinen mit mir selber sagen, bevor ich nichts zu irgendwas sage, sage ich lieber was und ziehe dann bitte 200 Leute auf mich. Und ich finde, wenn dann einer sagt irgendwie, also weißt du, so mit so einer, ja, wenn einer gleich die Segel streicht und aufgibt und sagt irgendwie, ja, das bringt doch nichts, warum machst du das, ja, dann sollte die Antwort immer sein, ich mach das für mich selbst, ja, damit ich nachts pennen kann, ne? Auch wenn ich dann meine Willen Träume haben und von kreischenden Feministinnen verfolgt werde und so, ja. Aber da gibt es ja Medikamente für. Man macht es doch auch irgendwie fürs eigene Seelenheil, oder nicht? Ja, das ist halt auch, glaube ich, auch der Grund, warum wir überhaupt das Durchhaltevermögen haben, hier ständig diese Streams zu machen oder so, weil wir da ein persönliches Anliegen drin sehen. Also ich meine, der Typ, der die Impfung für Polio entdeckt hat, der konnte sich anhören, warum er das denn überhaupt erfinden möchte und jetzt darüber spricht, weil die Kirche sieht doch eh jede Form von Krankheit als eine Strafe Gottes, die es zu akzeptieren gilt. Also der ist auch mal gegen Windmühlen angerannt, der Polio ausgemerzt hat in Ländern, die sich Impfungen leisten können. Und also, er hat auch, glaube ich, darauf verzichtet, das zum Patent anzumelden, damit halt eben keine Hürde entsteht, diesen Impfstoff zu verbreiten. Ja. Aber das ist doch wieder so. Das ist doch wieder, ey, oh, wenn ich das schon wieder höre, ja, da fehlt mir gerade der Caps Lock, Chris, der wird jetzt wahrscheinlich auch wieder abbranden, so, ne? Aber ich finde, das Ding ist halt irgendwie, wenn du so ein kleiner Extremist bist, ne, mit einem fatalistischen Weltbild und so. Ich nenn mir einen einzigen Menschen mit einem fatalistischen Weltbild, der glücklich ist. Ja? Solche Menschen existieren doch gar nicht, oder? Nee. Auf keinen Fall. Ja. Ja, vor allem gerade beim Feminismus, so brauchst du ja deine Verschwörungstheorie vom Patriarchat, damit irgendwie dein Weltbild funktioniert. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass du glücklich bist, wenn du ständig paranoid bist. Im Normalfall kriegt man dann deswegen Neuroleptika und kommt irgendwie in eine Anstalt irgendwann. Aber sich dann so ein Weltbild tatsächlich selber zurechtzulegen und überall verfolgt zu sein, das kann doch auf Dauer nicht glücklich machen. Also, das geht nicht. Also, ich meine, der Windmühlenkampf an sich zu sagen, ja, ich möchte da nichts machen, weil ich bin ja so klein, ich kann nichts machen, das erinnert mich immer so ein Kind, was sich halt beschwert, so, ja, die Erwachsenen, die sind alle doof, ich kriege ja doch nichts hin, und so die eigene Verantwortung aus dem Leben halt ablehnt, weil, ja, das ist halt auch einfacher, also, aber halt nicht unbedingt das, was erwachsene Menschen im Normalfall tun. Ja, das war typisch Typen, denke ich. Oder? Ja. Achso, ich war gerade am Shit posten. ich bin jetzt übrigens Pädophiler. Haben mir gerade die Wirklichkeit gesagt. Ja, das war typisch Typen, genau. Jetzt bin ich hier voll reingeraten in deinen Satz. Ja, weiß ich, was wir als nächstes besprechen wollen. Ich hätte eine kurze Sache, die ich nur schnell anmerken wollte. Da gab es von der Piratenpartei einer, der hat auf ein Flüchtlingskind einen Antifa-Kleber aufgeklebt. Und der Flüchtling, halt in Idomeni, der ist halt, keine Ahnung, 6 oder 7. Also zumindest sieht das so aus, einfach von dem Bild. Und ja, ich wollte es nur kurz anmerken. Ich packe das nachher in die Quellen mit rein. Das war irgendwie interessant. Auf Flüchtlingskinder Antifa-Aufkleber. Ja, der hat ja das ganze Wochenende lang Bilder aus Idomeni aus Idomeni getwittert. Hier sagt jemand im Stream, war der nicht von den Grünen? Das kann auch sein. Ne? Grün, Pirat, Antifa, irgendwie, keine Ahnung. Da hat es ja auch, der ist ja dann auch irgendwann, ach, das finde ich jetzt garantiert nicht mehr. Irgendwann hat er auch dann was mit, hat er ein Stinkefingerfoto irgendeinem Kritiker getweetet gestern Abend. Weil er dann doch getriggert war irgendwann. Ja. Also, ja, aber ich finde das auch, das ist wie mit den hier Potty Mouth Princesses, falls das jemand nicht kennt. Das ist so eine Aktion von amerikanischen Feministinnen, wo kleine Mädchen, ich sag mal, zwischen 5 und 10 Jahren sich hinstellen und fuck shit, cunt, motherfucker sagen, um auf die Probleme von Frauen aufmerksam zu machen, von denen sie in dem Alter wahrscheinlich noch gar keine Ahnung haben. Ja. Also, warum erlaubt ihr Motherfucker, dass ich mein ganzes Leben lang vergewaltigt werden will? Solche Sachen. Also dieses Kinder, kennst du das nicht? Da musst du mal gucken. Potty Mouth Princesses. Ich dann ach, das Ding, aus. Sorry, ich hab da nur gerade eben, warte mal, die erzählen doch nichts von Vergewaltigung, oder? Doch. Das sind doch nur so kleine Kinder, die irgendwie wie die letzten Rotzgehören rumfluchen und irgendwas soll damit bewiesen werden. Weiß ich nicht. Ja, wir bringen Kinder zum Fluchen, darum haben wir recht oder so. Nee. Also da geht es auch um solche richtig Hardcore-Themen. Ne? Mhm. Und die schminken die dann auch mit blauem Auge und Blut im Gesicht und die schreien dann rum, sie seien halt häuslicher Gewalt zum Opfer gefallen und solche Sachen. Und immer wenn Kinder für so einen ideologischen Scheiß instrumentalisiert werden, läuft mir halt schon so eine Gänsehaut den Rücken runter. Das erinnert mich halt schwer an, ja, ich will jetzt nicht den Godwin machen, aber an so Jugendorganisationen halt. Ja, Hitlerjugend, sagst du einfach. Ja, Entschuldigung. Ja. Es gibt zum Beispiel auch diesen Film, wie heißt der, Jesus Camp. Weiß nicht, ob den jemand gesehen hat. Das ist eine Dokumentation. Über die Kulte oder so, ne? Irgendwie das, war da was. Das ist eine Doku über die Extremisten der evangelikalen Kirche in Amerika, wo dann halt Kinder während der Gottesdienste halt auch richtig bis zu Tränen fertig gemacht werden und sich dann schuldig bekennen müssen für ihre Sünden und so ein Kram. Also das, für mich ist das eine andere Form von Kindesmissbrauch, wenn man sowas macht. Ich meine, natürlich ist ein Aufkleber auf ein Kind kleben, das nicht versteht, was überhaupt auf dem Aufkleber steht und so, lange nicht so schlimm, wie ein Kind zum Heulen zu bringen wegen irgendeinem eingebildeten mythologischen Wesen. Aber es geht für mich ganz klar in die gleiche Richtung. Ja, so eine typische Instrumentalisierung halt. Bei Kindern ist mir auch noch ein Thema eingefallen, das wir eigentlich auch ansprechen sollten, und zwar diese ganze Alison Rapp Nintendo-Geschichte. Ich weiß nicht, ob das alle mitgekriegt haben. Was? Aber wir sind doch nicht mehr Gamergate! Nein, ist okay. Es ist eigentlich ein interessantes Thema, auch für Deutsche. Also. Ja, also da ging es darum, dass eine PR-Mitarbeiterin von Nintendo auf ihrem Twitter-Account, auf dem auch klar zu erkennen war, dass sie eine PR-Mitarbeiterin für Nintendo ist, zuerst mal angefangen hat, Gamergate zu haten, war klar, aber halt auch eine Studienarbeit geschillt hat, wo es darum ging, Pädophilie, Altersgrenzen in Japan, Age of Consent und die Darstellung halt von hier dieser Lolli-Kram und so in Japan. Ja. Die hat halt in dem Zusammenhang auch für die Entkriminalisierung des Besitzes von Kinderpornografie und so. Ja. Ist natürlich geil, wenn du quasi dich dafür stark machst und gleichzeitig für Nintendo arbeitest, die ihre Produkte auf Kinder abzielen, ja, ist natürlich super. Und dann, die, ja, okay, ja. Nee, erzähl du. Die ist halt ins Visier von Gamergate geraten, weil sie sich bei dieser Geschichte mit der Lokalisierung von Fire Emblem so aus dem Fenster gelehnt hat. Da ging es darum, dass halt die englische Version textlich von der japanischen extrem abweicht und dass da Leute halt auch ideologische Änderungen vorgenommen haben, was Gamergate ein bisschen geärgert hat, um das mal vorsichtig zu sagen. Mhm. Und diese Frau ist also jetzt zum 1. April von Nintendo entlassen worden. Woraufhin sich ein... Darf ich gerade ein Beispiel der Übersetzung bringen? Sicher. Ja. Also eins, was, also zum Beispiel gibt es da eine Szene, ja, wo dann halt eben, bin mit dem Charakter nicht so vertraut, aber einer von denen ist halt so ein Ritter und sagt dann halt zu so einer Art Prinzessin, ja, ich würde gerne dein Leibwächter sein. Und im Japanischen sagt sie ganz einfach, nein, braucht sie nicht, weil sie ist irgendwie magisch begabt und wäre lieber sein starker Partner. Und in der Übersetzung wird dann halt so ein ganz unnötiges Patriarchy-Busting betrieben, ja, wo sie sich dann halt quasi darüber aufregt, dass er das angeboten hat. Sehe ich aus wie eine schwache Frau, blablabla und so, ja. Und das ist nur ein Beispiel von vielen. Also irgendwie, ich hatte ich im Hinterkopf 48 Übersetzungsfehler oder so in der Hinsicht, also nicht Übersetzungsfehler, sondern 48 Self, also Inserts wurden da halt gefunden, ja. Also und diese Entlassung von der Frau Rapp wurde dann von den üblichen Verdächtigen, allen vorweg Patrick Klepek, so ausgelegt, dass Gamergate praktisch es wieder geschafft hat, eine Frau aus ihrem Mob zu jobben. Ja. Auf Kotaku. Gleich sofort. Job zu mobben. Und das Lustige an der Geschichte ist halt, dass es eben nicht so war. Also es ging nicht um die, also zumindest laut Nintendo ging es bei der Entlassung weder um die Sache mit Fire Emblem, noch um ihre Verteidigung von Pädophilie oder so, sondern es ging einfach darum, das hat Nintendo dann irgendwann rausgegeben, nachdem es halt diese ganzen falschen Artikel gab, dass es darum ging, dass sie einen Nebenjob hatte, den sie eigentlich nicht hätte haben dürfen. Sag doch bitte, was für einen Nebenjob? Ja, wäre ich gleich zugekommen, ja. Es war nämlich so, dass sie auf ihrem Twitter-Account, auf dem, wie ich schon gesagt habe, auch Nintendo erwähnt wurde, etc. pp., Fotos von sich angeboten hat, die sie auf CDs gebrannt und verschickt hat. Fotos mit leichter Bekleidung. Also auf Twitter war es mit leichter Bekleidung. Ich denke mal, auf den CDs war dann doch noch mehr zu sehen. Ja, ja, also sie hat dann auch mit einem Nintendo DS posiert oder halt als Nintendo-ähnliche Characters, so halt dieses ganze Anime-Ding und so. Mhm. Ja, und das war eigentlich der Grund, was aber so große Medien wie CNN nicht davon abgehalten hat, es nachzuplappern, dass das Gamergate gewesen ist. Ja, und bla, bla, bla, bla. Was natürlich auch lustig ist, weil also diese Dualität Gamergate, das sind ja nur drei Leute, Gamergate hat keinen Einfluss. Und immer wenn dann sowas passiert, heißt es, oh mein Gott, Gamergate hat den riesigen Einfluss, den es hat, genutzt. Ja. Draußen raschelt es im Gebüsch, es war Gamergate. So eine Art, ja, wird einem quasi dann pauschal erstmal irgendwas unterrascht. Ich traue mich gar nicht mehr an die Tür zu gehen, weil ich Angst habe, dass Gamergate davor stehen könnte. Mhm. Ja. Haben Sie 5 Minuten Zeit, um über Ethics in Games Journalism mit uns zu sprechen? Ja. Also diese Geschichte ist auch wieder typisch. Wenn es eine Frau erwischt, ist das alles eine riesige Katastrophe. Ja. Die bösen Männer und so, aber dass sicherlich auch Männer dafür entlassen werden, dass sie an der Arbeit Blödsinn machen oder sich nicht an Vereinbarungen halten, da wird dann nicht landesweit drüber berichtet. Ja, also ich meine, also ich möchte jetzt nochmal kurz dazu sagen, also für mich ist es auch überhaupt, also ich will jetzt auch gar kein Slutshaming oder so betreiben, weil, mal ganz ehrlich, ja, die sieht ja ganz süß aus und so, ne, und leicht bekleidete Frauen sind jetzt nichts, wo ich jetzt sagen würde, die mag ich nicht. Aber man hat schon gemerkt, dass halt Nintendo gesagt, so, weißt du, die haben halt eben gesagt, so, ja, sie hat halt einen Zweitjob, hat es nicht erwähnt, und das ist jetzt der Grund, warum wir sie haben gehen lassen, ja. Aber sorry, ich meine, wenn dann halt eben so Sachen, es ist ja auch immer mehr rausgekommen, ja, also zuerst hieß es irgendwie, also zuerst ging es natürlich nur um die Fire Emblem-Übersetzung, dann kamen halt die Fotos zutage, dann, und das hat sie selbst geteilt, muss ich nochmal gerade dazu sagen, ja, dann hat man halt eben bei ihr lesen dürfen, dass sie sich für Pädophilenrechte stark macht, ja. Das ist auch so eine Sache, ich glaube irgendwie auf Kotaku stand dann irgendwie, ja, Gamergate haben im Dreck gewühlt und dann halt alles Nintendo zukommen lassen und böse, böse, böse Gamergate, nein, das war gar nicht so, die hat das selber auf ihrem Twitter-Account geteilt, das war für jeden lesbar, und wenn man halt eben so eine Person ist, die sehr publik ist, die für Nintendo arbeitet. Ich glaube, sie war auch irgendwie so eine Sprecherin. Ja, ja, PR. Ja, auf jeden Fall. Genau, so ein Representative. Nintendo Treehouse, oder? Genau. Ja, genau. Ja, sorry, aber da bist du da halt einfach falsch. Ja, ja sie hatte, Nintendo hat auch nicht kontrollieren. Sie hatte ja irgendwie ihre, was, Dissertation oder irgend sowas im Studium hat sie darüber geschrieben. Ja, genau. Da war genau. Das irgendwie. Ja. Und man muss auch mal sagen, dass diese Pädophilie-Geschichte ja auch nicht von Gamergate unbedingt, oder wurde auch von Gamergate an Nintendo herangetragen, aber es hat vor allem auch die Wayne Foundation davon Wind gekriegt. Das ist eine Organisation, die sich genau mit Kindesmissbrauch beschäftigt, und eine Vertreterin von denen hat sich dann auch an Nintendo gewandt. Also eine Vertreterin, wohlgemerkt, kein böser Mann, sondern ne, eine Frau. Und es gab dann auch noch einen Post auf irgendeinem Chanboard von jemandem, der klang, als wüsste er mehr. Da stand dann drin, dass Nintendo wohl auch gesagt hat, hier, Allison, ist alles schön und gut mit Tattoos und Nasenringen, aber bitte nicht so viel, weil das ist für den Job nicht so gut, und sie hat sich nicht dran gehalten. Und dass Nintendo auch gesagt hat, bitte, du kannst gerne verteidigen, wen du willst, aber mach das doch bitte vielleicht nicht auf dem Protokoll, auf dem auch Nintendo steht, und sie hat sich nicht dran gehalten. Ja. Und auch diesen Nebenjob haben sie auch gesagt, das wäre uns lieber, wenn du das nicht machst, und sie hat es trotzdem gemacht. Also außerdem, also es war auch in diesem Harmful Opinions Video, da habe ich das her, dass sie ja auch da Werbung irgendwie für gemacht hat, für ihre Fotos quasi mit Nintendo DS in der Hand auf irgendwelchen Bildern und von dem Account, der halt auch verlinkt ist mit ihrer Tätigkeit da. Also ist schon schön doof, gerade für so jemanden natürlich, der als Repräsentant für diese Firma arbeitet, die ja auch, wie der Harmful Opinions auch richtig sagt, ja eine eher jüngere Zielgruppe auch hat. Ja. Zwar nicht mit jedem Spiel, aber so generell diese, gerade diese Handheld-Devices und so, sind ja doch schon eher so ein bisschen für die Jüngeren. Und der Höhepunkt der ganzen Doppelzüngigkeit ist für mich ja, dass der erste, zweite und dritte Tweet so ungefähr von ihr voll in das Horn gestoßen hat. Ja, jetzt hat Gamergate das geschafft. Hat es geschafft, mich gefeuert zu kriegen. Und hat diese Lüge einfach, weil anders kann man es nicht nennen. Sie weiß ja, warum sie gefeuert worden ist, und Nintendo auch. Und am Anfang hat sie gesagt, ja, da gibt es ja eine Schweigeklausel, deswegen kann ich nicht genauer drüber reden, aber Gamergate. Ja, ja, ja. Und dann hat Nintendo sich im Zugzwang gefühlt und hat gesagt, nee, nicht Gamergate, sondern war du. Ja. Also auch allein der Versuch, sich da zu einem Opfer dann wieder hinzubringen. Ja, ja, ja. Ja, es hat ja auch schon das wieder prima geklappt, also zumindest im Hashtag haben sich ja schon wieder so einige Vollidioten da rausgelassen, so nach dem Motto Gamergate-Kampagne, irgendwie Ziel von Gamergate, wieder, die probieren es wieder, so nach dem Motto. Ja, und vor allem, was mir da auch noch so aufgefallen ist, ist irgendwie, ich habe einen Mann in Matt-Video mir angeguckt dazu, ja. Und er sagte dann halt irgendwie, ja, er findet das nicht gut, die darf ja gerne das alles sagen und so, und wer sind wir denn, dass wir jetzt auf einmal Leute für ihre Meinung verurteilen und so, also hat er halt für Gamergate gesprochen, ja, und im Hashtag ging es auch wieder da ab und meinte irgendwie einer so, ja, sie kann ja die Meinung ruhig haben und ja, es hat ja nichts mit ihrem Job zu tun und so, und ich sag doch, ja, das hat alles komplett mit ihrem Job zu tun, weil sie nämlich in aller Öffentlichkeit da also ihre Bilder zum Beispiel mit Hilfe ihrer Bilder da halt eben diese Nacktheit mit Nintendo in Verbindung bringt, verstehst du? Die hängt da quasi so, also Nintendo ist ja eine Firma, die auf ihren Ruf wirklich sehr achtet, ja, da gab es ja schon einige Vorfälle, wo sie halt eben gesagt haben, nee, dann lassen wir uns nicht drauf ein. Jede Firma macht das, ne, also das ja, ist klar. Ja, gerade wenn du so... Aber die haben ja zum Beispiel so Sachen wie zum Beispiel, die sind ja zum Beispiel auch, ich kann mich noch irgendwie an eine ganz alte Geschichte erinnern, ich glaube Prinzessin Peach, das war glaube ich der erste Smash-Teil oder so, wurde zensiert, weil man konnte irgendwie so einen weißen Streifen von ihrem Schlüpfer sehen unterm Rock. Ja, das war so ein Werbeposter, so eine ganze Seite in einer Games-Zeitschrift und so, ja. Und da mussten dann irgendwie zigtausend Exemplare zurückgerufen werden, weil halt eben Nintendo sagte, nein, wir möchten nicht, dass es so rausgeht, ja. Die machen da viel. Und da muss ich auch ganz ehrlich sagen, hat Allison Rapp das komplett alles selbst verschuldigt, ja. Also entweder wusste die halt eben nicht, mit wem die da zusammenarbeitet, oder es hat sie nicht interessiert. Ja, das ist halt eben auch so ein Zusammenhang, wo dann das Privatleben der Leute auch mal wichtig ist, ne? Weil man kann sich viel darüber unterhalten, wo irgendwo wer und welche Vorschriften Arbeitgeber ihren Arbeitnehmern machen können und so. Aber wenn ich in der Öffentlichkeit stehe für ein Unternehmen und ihr Verhalten halt eben in diesem Zusammenhang ist genauso wie damals mit dem Zoe-Post und so, diese Sachen sind dann halt irgendwann einfach wichtig, wenn es halt darum geht, wer da über wen schreibt, ne, in der Presse, und da haben die Leute dann einfach ein darüber hinausgehendes Interesse, und genauso haben auch die Leute ein Interesse daran, dass in so einer Firma, die da ihre Produkte auch an Minderjährige bewirbt, dann da nicht so jemand da dann der Repräsentant von ist. Ja. Und außerdem fällt sie, oh, Entschuldigung. Ja, also sie wird ja auch sicherlich Zugang, also ich weiß ja nicht, also ich sag mal, bei so Jimmy Savile und diesen ganzen Geschichten, ne, so diese Leute, die dann da über Jahre hinweg irgendwie Zugang zu Minderjährigen hatten und pädophil waren, das sind ja immer wieder große Skandale, ne, wo man sich dann hinterher, kratzen sich die Leute dann wieder am Kopf, ob man das nicht hätte vorher alles wissen können. Und ja, die ist jetzt natürlich eine Frau, aber weiß ja nicht, ob das jetzt einfach nur so ihre Ansicht irgendwie ist, so, das ist ja mittlerweile auch so Social Justice Warrior mäßig so das neue Schwul irgendwie, pädophil, ne, hat man teilweise so ein bisschen das Gefühl. Aber trotzdem, so jemanden muss sich einfach keinen Zugang zu Kindern geben. Nee. Aber sie fällt ja weich, wie man hier in der Einblendung sehen kann. Sie hat schon einen neuen Arbeitgeber. Sega hat sie jetzt eingestellt. Hm? Echt? Ja. Also ich habe gesehen, obwohl, oder kommst du jetzt noch gleich zu? Ich komme da gleich zu, ja. Okay, passt. Also Sega hat sie eingestellt, steht hier in dem Artikel, steht auch bei einer Nachfrage bei Sega hat uns ein Sega-Mitarbeiter, der auf Anonymität besteht, mitgeteilt, fuck Nintendo, alles was sie machen ist falsch und sie können meinen Diddly-Doo blauen spiky Dick sacken. Also, ja. Außerdem ist der Artikel am 1. April erschienen. Ach so. Sega und Alison Rapp. Aber ja, das wollte ich nur. Was ja kein April-Scherz war, jetzt fällt mir der Name von dem Macker nicht mehr ein. Fuck, ey. Es war irgendein Typ, der an der Entwicklung von Call of Duty beteiligt war. Hast du das irgendwo vielleicht? Nee, das habe ich nicht. Tut mir leid. Ah, leck mich doch am Arsch, ey. So eine Scheiße hätte ich mir das bloß irgendwo hingespeichert, ey. Ja gut, da muss ich es halt eben aus dem Kopf versuchen zu rekonstruieren. Und zwar hat ihr, glaube ich, jemand von vom Entwicklerstudio von Call of Duty geschrieben, ja, irgendwie, wir haben immer Platz für Leute wie dich so. Jetzt weiß ich gar nicht, ob das so als Reaktion auf Gamergate war, weil der ist mir jetzt in dem Zusammenhang eigentlich nicht so der Begriff gewesen. Ja, oder keine Ahnung, ob er da irgendwie White Knighten wollte oder Virtue Signaling, nennt man das, glaube ich. Vielleicht hat er sich auch gedacht, ich fand die CDs, die sie mir geschickt hat, super, die hätte ich gerne in meiner Nähe. So ein bisschen Eye-Candy im Studio rumhocken irgendwie, die muss ja auch nichts machen, ab und zu mal was tweeten oder so. Ja, da können wir uns ja dann von distanzieren, wenn es so krass wird. Shitlords, yay! Ja. Naja, auf jeden Fall war die Sache, sag ich mal, jetzt auch insgesamt interessant, weil ganz einfach wieder da dieser absolut unehrliche Journalismus in Aktion getreten ist. Ja, das Erste, was auf Kotaku gemacht wurde, gleich sagen, hier, guck mal, das war Gamergate, ja, nichts damit zu tun. Und dann, nachdem auch Nintendo das nochmal so bestätigt hat, ja, nicht mal irgendwie eine Korrektur oder irgendwas, ja. Oh, alter Schwede, ich kann gar nicht drauf warten, bis endlich alles eingestampft wird, ey, meine Güte, ey, ich werde doch meine alten Tage noch zum Hulk Hogan-Fan, ey. Oh, ja. Es gibt ein Update auf dem Kotaku-Artikel. Ja, echt? Ja, Nintendo verneint, dass sie wegen dem Harassment gefeuert wurde. Und Update 2 Wow. Sie hat also, Alison Rapp hat auch auf das Nintendo-Statement reagiert, das ist das zweite Update, und hat zugegeben, sie habe unter einem falschen Namen einen Nebenjob gehabt, und man hätte sie da gar nicht identifizieren können, und es war ja auch nur, um ihren Studentenkredit abzuzahlen. Und der letzte Satz von dem Update ist am besten: Es ist unklar, was dieser Job war oder warum Rap einen falschen Namen benutzt hatte. Ja. Okay. Aber was das ist halt auch Schrödingers. Ja, aber komm, das ist halt auch Schrödingers Gamergate. Auf der einen Seite kriegen sie nichts hin und auf der anderen Seite schaffen sie es dann, Leute zu feuern. Ja. Also einfach diese Wahrnehmung von den Journalisten. Also, das ist. Ja. Ja, ja. So eine Geschichte, genau, unfassbar. Oh, so viele Pedos, ey. Die geben echt auf den Sack. Gibt es eigentlich Sarah Nieberg noch? Weiß das noch jemand? Ja. Ja, ist auch egal, ist auch egal. Ja. Nicht den Teufel an den Wand, sonst also, taucht er auf. Ja, ansonsten brauchst du einfach nur in den Twitter-Feeds von Witzorek oder so gucken, ob die noch retweeten. Ja, echt mal, ey. Nur wissen wir jetzt, ob die noch leben. Okay. Ja, das war die Geschichte. Ich hab jetzt, also ich weiß nicht viel darüber. Kraut meinte, dass man da eventuell nochmal kurz drüber sprechen müsste. Und zwar hatte die Stokowski von Spiegel so eine Art Liebesbrief an den Trudeau geschrieben. Habt ihr das mitgekriegt? Ich hab's ja gerade mal verlinkt. Ja, ich habe das Video von Kraut gesehen. Soll ich das gerade mal einblenden? Ja, mach bitte. Also, ich meine den Artikel jetzt, nicht das Video. Okay. Es wäre auch nett, wenn du ein bisschen was dazu erzählen würdest. Ja, naja. Es ist halt albern, ne? Es ist unglaublich, unglaublich bekloppter Kram, so. Das ist halt, also sie meint jetzt wohl irgendwie, das wäre Satire oder so ähnlich, keine Ahnung. Aber dieser ganze Artikel ist halt irgendwie, ja. Tralala. Gott, nicht dieses Bild. Wow. Da würde ich aber auch feucht im Schlüpfer werden. Meine Güte, nein, ey. Ich meinte das Bild von der Stokowski. Achso, ja, scheiße, schon wieder. Sorry, Erektion verloren. Ich nochmal den Trudeau. Aber es gab in den Kommentaren auch eine Diskussion dazu, ist das Satire oder ist das keine Satire? Das Problem ist aber halt, dass wenn man Stokowski regelmäßig liest, dass man das nicht unterscheiden kann. Weil das könnte genauso gut ernst gemeint sein. Der letzte Satz ist eigentlich das einzige Indiz für eine Satire, wo sie dann schreibt irgendwie, und Panda-Bären sind total süß. Das hat keinen Zusammenhang mit dem Rest des Artikels und das ist halt so dieses kleine Mädchen-Ding, was glaube ich eigentlich ihre Intention war, so nach dem Motto, schaut mal, auch Feministinnen sind nicht davor gefeit, halt dieses kleine Mädchen-Ding zu haben. Ne? Natürlich. Aber ja, der Rest von dem Artikel, bis auf den Satz, könnte auch ernst gemeint sein. Ja. Das ist halt das Problem. Das ist alleine, wie das Ding schon geschrieben ist, ja. Er will Kiffen legalisieren. Geil. Ist tätowiert. OMG. Er boxt. Oha. Aber charity-mäßig für Krebsforschung. Immerhin ist sein Vater an Krebs gestorben. Oh, Tränen in den Augen. Und nicht nur das, er strippt auch charity-mäßig, weil er es kann. Oh Gott. Das klingt wie so eine Fanfic von Dezember geboren, an Weihnachten. Ja. Jesus. Es klingt schon fast wie so eine Slash-Fic, oder? Mal gucken, weiß ich nicht. Nächster Artikel ist irgendwie, dann chippt sie ihn mit Obama, so einer jüngeren Version mit Obama oder so, weißt du? Ja, geil, keine Ahnung. Ja, aber eine Kolumne. Ich weiß nur, dass er irgendwie von der Kolumne ist und keine Ahnung, mal das Tageslicht vorne durch seine Augen scheinen sieht, so. Ja, er ist wohl irgendwie, keine Ahnung, der progressive Darling in Kanada, habe ich mitgekriegt, aber so wirklich viel steckt da nicht hinter. Ne? Was hat er? Eine Tänzerausbildung oder eine Theaterausbildung oder irgendwas, ja. Und ja, das war es dann eigentlich schon. Ja, also das Interessante bei ihm ist ja vor allen Dingen, dass sein Vater war ja Premierminister, aber seine politische Karriere, die hat eigentlich erst angefangen, nachdem sein Vater weg war. Also okay. Man kann da nicht gerade davon reden, dass der da irgendwie ihn groß ermutigt hätte, irgendwie Politik zu machen oder so. Mhm. Sondern, ja, es gibt dann auch irgendwelche Videos, wo er da irgendwie spaßmäßig die Treppe runterfällt oder so ein Zeug. Und ja, der Typ ist schon ein Hampelmann. Ne? Ich weiß nicht, ob ihr dieses Video gesehen habt, was der Sargon da auch mal zusammengeschnitten hat von so einem Talk von ihm, wo er da irgendwie in, ich glaube, in Amerika über Feminismus redet, also in den USA jetzt. Ich glaube, ich muss mal gleich noch mal eine ganz alte Kamelle rausholen, weil ich habe irgendwie im Hinterkopf, der hatte sich schon mal zu Gamergate geäußert. Ja, das auch, ja, sowohl ganz beiläufig, aber das haben sie, nachdem er gewählt wurde, so aufgebauscht, als hätte er sich jetzt gegen den Hass von Gamergate ausgesprochen. Ja, ja. Ach so, ja, jetzt sehe ich es auch gerade. Er hatte eigentlich nur gesagt, Videogames, Misogyny in Popular Culture must be opposed. Und die Leute haben rausgemacht, Justin Trudeau wird mit einem SWAT-Team bei Gamergatern die Wohnung stürmen und sie, keine Ahnung, ohne Gerichtsprozess exekutieren oder so. Ja, der Typ ist auch, ja, also ist ein inkompetenter Heini eigentlich so. Und ist ja auch bekannt für diesen Spruch von wegen jetzt 2015, als sie ihn gefragt haben, warum er dann darauf geachtet hat, dass sein Kabinett zu 50-50 aus Frauen und Männern besteht. Und das ist auch so ein Ding, wo hier viele, viele Linke auch in Deutschland so von schwärmen, von diesem Spruch, den er da gemacht hat. Also ich habe das schon mehrfach mittlerweile gehört, so dass der doch auch so toll wäre und jetzt 2015. Und da stand ja dann auch dieses Current Year Meme so ein bisschen mehr. Es ist zwar nicht der Einzige, der das so sagt. Der John Oliver neigt ja auch mal sehr stark dazu zu sagen, jetzt 2015. Letztes Jahr. Und aber das ist so einer von den Gründen, auf jeden Fall, warum das so zum Meme geworden ist. Ich überlege mal, Osama Bin Laden wird gefragt, warum wollen Sie Amerika den Krieg erklären? Da sagt er, weil es 2001 ist. Also, keine Ahnung, Jahreszahl ist einfach eine schlechte, gerechtfertigte Abel, Politik bitte, zu machen. Hallo. Bitte, bitte, wirklich, es ist das jetzige Jahr. Wie kannst du nur abweichende Meinungen haben? Ja, also bitte. Ja. Es ist das jetzige Jahr. Ich meine, keine Ahnung, warum wollte er eine Endlösung? Weil es 1939 ist. Also weißt du, es ist vollkommen Schwachsinn. Es orientiert sich einfach nur an der aktuellen Strömung in der Gesellschaft und dann sagt man noch, ja, Jahreszahl, wow. Also, ja, außerdem was diesen ganzen Feminismuskram angeht, schon seit einer ganzen Weile ziemlich weit vorne, soweit ich das kriege, also auch so von Honey Badgers und so. Die sind ja da auch in Kanada und da gibt es ja an den Universitäten und so. Fuck, da hätte ich eigentlich Sonntag mal mit denen drüber sprechen können, eigentlich. Also ich möchte jetzt noch mal kurz was zu dem Artikel sagen. Ich habe mir jetzt hier mal so stichprobenartig durchgelesen und ich sag zwar immer so, es gibt keine Feministin, die nicht so crazy ist, dass es sie nicht geben kann. Aber ich gebe ihr jetzt mal so den Benefit of the Doubt und sage, es ist wahrscheinlich doch schon mit einem satirischen Unterton geschrieben. Ja. Sag ich jetzt mal. Ich glaube, das ist bei denen immer so wie üblich. Ne? Wenn sich die Leute beschweren, dann ist es Satire und, oder eine Glosse oder irgend sowas. Ja. Und ansonsten ist es halt ernst gemeint. Also ich erinnere da noch an diese super tolle German Wings, Luise Busch. Kontroverse, wo sie ja da auch mal Glossen schreibt und dann irgendwie die Hälfte der Leute mir bei Twitter erzählen wollten, es wäre eine Glosse und die andere Hälfte der Leute mir bei Twitter erzählen wollte, es wäre doch auch sinnig irgendwie mehr Frauen im Cockpit zu haben, weil sich die Männer ja andauernd umbringen, was ja da ihre These war, die sie bei in der Emma da damals vertreten hat und da gab es dann auch ein Statement von Ali Schwarzer, was quasi auch so ziemlich gesagt hat, dass es eigentlich doch schon ein guter Gedankengang ist und nicht eine Glosse oder so. Es wurde dann halt immer so, je nachdem, wer gerade fragt, ne, kannst du dann was anderes erzählen. Und da habe ich generell, bin ich so ein bisschen auf Kriegsfuß mit dieser ganzen Satire und politischem Kabarett und diesem Zeug, weil das halt immer so ein Ding ist. Also ich kann auch nochmal sagen, es gab ja jetzt diese Kontroverse mit Extra 3 und diesem Erdogan Ding, was ich mir noch gar nicht angeguckt habe, was ich gesehen hatte, war bei ZAP, dem Medienmagazin, da gab es ein Video mit einem von diesen Redakteuren da bei Extra 3, wenn man die dann so nennen kann, oder Witzschreiber oder so. Und die Unterschrift unter dem Ganzen war halt eben, wir arbeiten journalistisch oder sowas in der Richtung. Und also tut mir leid, das kann man da nicht so, ist genauso wie mit der Heute-Show, ne? Da hatten wir ja auch schon drüber gesprochen, über diese falsche Darstellung, die sie da gebracht haben von diesem BGH-Urteil, um das irgendwie so aufzubauschen, dass wir hier diese Schutzlückenproblematik in Deutschland haben beim Sexualstrafrecht. Und da kann ich nicht auf der einen Seite irgendwie sagen, so, hahaha, nee, ist ja alles nicht so gemeint. Und auf der anderen Seite dann wieder sagen, ja, und die ganze, den ganzen Schutz, den so ein Journalist genießt und die, dass das alles ernst genommen wird, wie, wie journalistische Arbeit, das, das beanspruche ich aber für mich auch. Also das kann ich nicht hü und hot jeden Tag irgendwie anders auslegen, je nachdem, ob man mich gerade mal wieder bei Blödsinn erwischt hat oder und bei Extra 3 hatten sie ja auch so einen unsäglichen Beitrag zum Thema Sexualstrafrecht. Also und deswegen, wobei das ist ja, das, ja. Nee, deswegen, nee, sorry. Ja, deswegen, also ich für mich ist das kein Journalismus. Ganz, ganz klar muss man das so sehen und das ist Unterhaltung und wenn die da journalistisch arbeiten wollen, dann sollen sie das bitte machen und dann aber nicht so hahaha hier und da hin und her, je nachdem wie uns gerade die Laune ist oder so oder wo wir uns dann dahinter verstecken wollen. Mhm. Das ist also so ein Ding, wo man dann besser so diesen Journalismus mit Haltung dann wahrscheinlich mitmachen kann, ne? Dass man da so eine Entschuldigung hat, irgendwie irgendwelchen Leuten von, also zu, wie zum Beispiel diese ganzen Artikel über, was angeblich mit Männern alles nicht stimmt, ne, die sind, die lesen sich ja auch immer so, als wär's irgendwie aus dem Arsch gezogen oder weil es ansonsten einfach viel, viel zu feindselig eigentlich ist, um so durchzukommen. Und das ist auch auf eine Art und Weise geschrieben mit diesem Manspreading und diesem ganzen Unfug, der da angeblich irgendwie ist, oder GEMA geht, der böse, böse Hassmob und dieses ganze Zeug, dass man das über Frauen, würde man das im Leben nicht so schreiben. Ne? Oder sollen sie das mal probieren und sich hinterher hinstellen und sagen, so, ja, das war doch alles nicht so gemeint, als wir gemeint haben, so die, keine Ahnung, sollen mal darauf achten, was sie essen oder so, weil sie alle so dick sind oder keine Ahnung, was, was man da vergleichsweise irgendwie nehmen könnte. Ne? Die Heute-Show hat ja einen kleinen Seitenhieb auf Im Zug passiert in der letzten Folge untergebracht. Ich habe mir den Ausschnitt angeguckt, war sehr zahm und hatten Männer auch als als besoffene, gröhlende, in die Bahn pinkelnde Idioten dargestellt. Ja. Aber selbst das war den Damen noch zu viel. Also gleich hat auch die Erfinderin von Im Zug passiert gesagt, oh, das geht aber gar nicht. Und so. Also selbst wenn das nicht wirklich gegen die Feministinnen geht, sind die schon zu feige, weil sie genau wissen, es gibt einen Backlash und es gibt einen medialen Backlash, weil halt, ja, die Kohorten ja, halt nichts da sind. Ab, ne? Und da wird immer wird gesagt, so, man kann nichts Negatives sagen gegen diese ganzen geschützten Gruppen, die es da irgendwie gibt. Ob das jetzt hier der gesamte Progressive Stack, ne? So alle Leute, die sich nicht als heterosexuelle weiße Männer identifizieren. Und ja, auf der anderen Seite labert man dann, wie man möchte. Und wenn sich irgendeiner dran stört, dann sagt man, ach, wieso, ist doch nur witzig gemeint. So, ne? Wir lachen doch hier alle nur. Trulli-lulli-lu. Und das, also, nee, das riecht mich richtig auf. Das soll, sollen aufhören mit dem Scheiß. Entweder machen ihr Witzkram, aber dann landen sie natürlich auch da in der Bedeutungslosigkeit oder sie sollen, wollen sie journalistisch arbeiten wollen, sollen sie journalistisch arbeiten, sollen sie mal ein bisschen objektiv sein. Hauen die da eigentlich immer Quellen mit raus bei Extra 3, ja, weil bei die Anstalt tun sie immer verlinken. Also. Ja, die haben auch so einen Alibi-Faktencheck, wobei das ja bei der Heute-Show auch quasi ein Verweis auf diesen Huffington-Post-Beitrag da irgendwie war. Okay. Also wenn man das natürlich so im Kreise verweist, ne, so die Behauptung des einen mit der Behauptung des anderen dann da irgendwie belegt werden soll, dann hat das natürlich auch nicht so die Bewandtnis für Faktencheck. Ja, also es ist halt alles nur Aktivismus wieder, ne, so welche Meinung soll man am besten erzeugen in den Köpfen der Leute. Und teilweise finde ich es halt richtig feindselig und widerlich, was da getrieben wird unter diesem Banner der Satire. Deswegen Hetze, es ist Hetze, kann man ja noch sagen. Ja, da kommt ja dann auch noch dieses Ding vom Böhmermann ins Spiel, der hat ja auch noch auf den Erdogan-Sack draufgehauen, wenn ich das mal so sagen darf. Ja. Am Anfang fand ich es lustig, aber ich muss auch sagen, Da hat der Böhmermann eine Grenze überschritten, die man meiner Meinung nach im internationalen Ding nicht überschreiten sollte. Also er hat ihn da ja in die Nähe von Kinderpornos, Zoophilie und Ähnlichem gerückt. Das ist dann auch, finde ich, ein Satire sollte alles dürfen, aber das war mir dann doch auch im zweiten Gucken ein bisschen zu hart. Ich hatte mich damit noch gar nicht beschäftigt, aber das klingt ja auch wieder sehr relevant, ne? Also das war so eine Schmähkritik, die einfach nur darauf abzielt, sozusagen belustigend zu beleidigen. Also, nein, also der Böhmermann... Es ging um Provokation und Aufmerksamkeit. Genau, genau. Also es ging nicht um Humor, es ging nicht um lustig, es ging um Provokation und Aufmerksamkeit. Ja, also pass mal auf, der Böhmermann hat den Humor von einem 12-Jährigen, der furzt und sich darüber amüsiert, wenn die Leute I sagen, ja. Und in dem Fall wollte der auch einfach wieder schockieren, ja. Und ich persönlich bin jetzt kein großer Fan von Böhmermann, ja. Aber ich muss jetzt mal ehrlich sagen, da macht er einmal in seinem Leben was richtig, ja. Und zwar geht richtig in die Vollen, ja. Und was passiert? Ja, sein Beitrag verschwindet im Erinnerungsloch. Und ich habe gelesen, das wurde jetzt auch schon aus der Mediathek entfernt. Ja, ja, aber das hat er doch vorher einkalkuliert und er weiß doch ganz genau, sobald das aus der Mediathek verschwindet, wird das auf hunderten von Seiten gespiegelt werden. Ja, Streisand-Effekt, klar, aber ich meine trotzdem, weißt du, du hast jetzt zum Beispiel gerade auch wieder was gesagt, das hat mich einfach getriggert. Du hast gesagt, Satire darf alles, aber bei dem Thema weiß ich nicht. Ja, und da muss ich ganz ehrlich sagen, es ist doch Satire, es ist doch Wurst, ja. Auch wenn man nicht drüber lacht, ist es immer noch Satire, ja. Und ja, von daher, er kann das doch nicht sagen, wo ist das scheiß Problem, ey? Ja, er kann das wegen mir auch sagen. Ich habe ja auch gesagt, ich weiß es nicht. Ich habe nicht gesagt, es gehört verboten oder so. Aber wie würdest du es finden, wenn jemand irgendwie im Fernsehen über dich sagt, dass du Fellatio mit 100 Schafen hast und dabei Kinderpornos schaust? Also ich würde da wahrscheinlich würde ich dann einfach sagen, ey, weißt du was, das ist so übertrieben, das glaubt dir eh keiner, ja, und wenn ich jetzt irgendwie mich darüber aufregen würde, das voll ernst nehmen würde, das wird mich das doch viel schlechter dastehen lassen als den Typen, der das sagt, oder? Ja, die brauchen das auch nicht entfernen oder so und es braucht auch keine Konsequenzen geben, es geht mir jetzt eher so darum, halt eben, das ist ja auch wieder... Das ist ja für dieses ganze Politkram und so, hier heutzutage genauso wie mit Trump und diesem ganzen Zeug. Es gibt diese ganze Armada von Leuten, die alle Register ziehen, um irgendwelche Leute da blöd dastehen zu lassen und teilweise hätten die das vielleicht sogar verdient. Ich weiß es nicht, aber es ist ja keine Auseinandersetzung mit dem Thema. Also wenn ich jetzt zum Beispiel einen Cartoon male über einen Propheten Mohammed, dann habe ich mich immer noch damit auseinandergesetzt, was irgendwie Inhalte vom Islam sind, an die manche Leute da ja auch teilweise glauben. Ich habe mich damit auseinandergesetzt, dass es da ein Bilderverbot irgendwie gibt. Und da habe ich irgendwie eine Satire gemacht, die gar nicht mal so blödsinnig ist. Und das ist wieder so ein Ding, wo sie dann alle losrennen und sich sagen so, ja, nee, das geht ja alles gar nicht. Und da sage ich dann aber, das hat wenigstens irgendwie einen Wert, ne? Und diesen anderen Scheiß, also das führt nur dazu, dass die Leute sich da als, zu Recht übrigens, als Opfer dann da inszenieren können und sagen können, hier, die sind so gemein zu mir, die sagen irgendwelche Worte, beleidigen mich hier. Mit irgendwelchen Namen, die sie mir irgendwie geben oder rücken mich in Nähe von irgendwas, wo es überhaupt gar keine Indizien für gibt, dass ich da irgendwie hingehöre. Wie willst du jetzt echt sagen, der Erdogan kann sich beleidigt fühlen, weil der Böhmermann was Böses gesagt hat, was nicht stimmt, oder was? Also, nee, weil er kann damit ablenken von Kritik an ihm, die durchaus berechtigt wäre. Indem er also sagen ich sag mal, kann, der Zug ist abgefahren. Der hat sich über Scheiße aufgeregt, die nicht mehr normal ist. Und ich denke mal, dass es auch der Grund ist, warum dann der Böhmermann gesagt hat, ja, dann ziehen wir mal so richtig ein vom Leder. Ja, ich habe da so eine wunderschöne Karikatur gesehen. Und zwar, Twitter ist ja zum Beispiel in der Türkei geblockt oder zensiert. Naja, jedenfalls gab es da eine wunderbare Zensur vom Erdogan. Und zwar, wie er da steht, vollkommen zugeschissen mit Vogelscheiße. Und über ihm diese ganzen Twitter-Vögel, ja. Weil er kann natürlich versuchen, die Kommunikation zu steuern. Er kann natürlich versuchen, die Meinung der Leute zu diktieren und so weiter. Ja, aber auf Social Media lästern sie trotzdem alle. Ja, und er sieht sich zwar als den Führer, der da... machen wir ja hier auch in Deutschland. Irgendwelche Social Media Kanäle zensieren. Ja, klar. Und das, aber trotzdem das haben noch so viele Leute das Recht darüber, sich darüber lustig zu machen, über so einen dünnhäutigen Präsidenten, ja, der sich so als wunderbare große Führerfigur inszeniert und sich dann in den Schlüpfer scheißt, weil sich da so ein paar Leute auf Twitter über ihn lustig machen. Ich meine, hallo, ich wurde heute wieder als Hashtag-Arschloch bezeichnet. Es geht darum, dass halt eben andere Sachen dann wieder, dass es halt eine Ablenkung ist von den Sachen, womit man sich beschäftigen müsste, was ihn angeht. Es nimmt ihm doch keine Sau ab, ja. Ja, der Spiegel hat sich auch, wie hier in der Einblendung zu sehen, in der neuen Ausgabe mit dem Thema beschäftigt. Ja. Ja, ich finde, Satire sollte intelligent sein. Satire sollte einen Sinn haben. Und da gebe ich Chris recht. Es ist keine Satire zu sagen, du Arschloch. Das ist einfach keine Satire. Und da hat man, finde ich, das also, Ziel verfehlt. Wobei im öffentlichen Raum, wenn du eine Person des öffentlichen Lebens bist, kannst du ja auch einfach so beleidigt werden. Das ist ja die Schmähkritik, dass wenn du eine bekannte Person bist, dass du ja gerade das Recht hast, auch beleidigend zu sein. Und zwar würde ich mir wünschen, dass Satire immer noch einen wahren Kern hat, aber im Grunde habe ich nicht immer alle Fakten zusammen zu bewerten, inwieweit was jetzt sozusagen, was mit Hintergrund ist, wenn ich jemanden kritisiere in der Satire. Und deswegen finde ich es sozusagen, dass es da keine Regeln geben sollte und dass du auch den letzten Scheiß sagen darfst, finde ich eigentlich richtig. Ja, finde also, ich auch. Also ich meine, es müsste dann einfach auch als Satire erkennbar sein. Ne? Ja, auch wenn es nicht ideal ist. Also. Das Teufelsadvokat spielen, weil wir ärgern uns ja jetzt auch zum Beispiel bei dieser Gomeschi-Geschichte oder bei Kachelmann, ärgern wir uns ja auch drüber, dass die Leute nach einem Freispruch hingehen und sagen, jaha, aber für mich ist der weiterhin schuldig, jaha, aber das ist doch trotzdem ein Vergewaltiger. Also da, irgendwo ist halt für jeden die Grenze. Ne? Und da muss man dann auch, finde ich, mit dem gleichen Maß rangehen. Das verstehe ich jetzt nicht. Nee, erklär nochmal bitte. Also, wo ist da die Gemeinsamkeit? Ja, wenn jemand halt behauptet, der Erdogan hätte was mit Ziegen, ne? Ja. Dann ist das eine Falschbehauptung. Und wenn jemand über den Kachelmann behauptet, er sei ein Vergewaltiger, ist das auch eine Falschbehauptung. Aber es ist eine belegte Falschbehauptung. Das andere kannst du ja nicht wissen. Also. Es spekuliert ja wahrscheinlich auch keiner darauf, dass das geglaubt wird. Das wird ja gemacht, damit die Leute sich sagen, hahaha, jetzt habe ich den irgendwie runtergezogen auf ein niedriges Level, die machtvolle Person. Mhm. Das ist ja eigentlich so der Sinn und Zweck dahinter. Und das ist ja auch das kann man ja auch machen. Und ich sage ja auch, es geht ja auch nicht um Recht oder so. Ich rede einfach nur davon, dass ich es der Sache nicht dienlich finde. Und das ist ja das Ding. Die Leute sind ja alle, die machen das ja die ganze Zeit, weil sie ja möchten, dass sich da was ändert, dass so ein Erdogan wegkommt, dass so ein GEMA-Gate aufhört, Frauen zu belästigen, dass die bösen Männer aufhören, das Patriarchat zu machen und lauter so ein Kram. Die sind ja halt alle Aktivisten und so ein Zeug. Und gerade der komische Böhmermann ist ja in letzter Zeit wirklich komplett besessen von diesem ganzen hier besorgte Bürger, AfD, Tralala-Kram. Der kommt ja schon gar nicht mehr los von diesem ganzen Thema. Und wenn ich jetzt sowas auch noch mache und die Leute, die sich das angucken, sich auch noch so toll fühlen, dass sie da quasi politische, wichtige Sachen da irgendwie konsumieren mit diesem komischen Politkabarett, deswegen nervt mich das ja gerade so. Weil wenn das irgendeiner sowas machen würde über irgendwelche Reality-TV-Teilnehmer oder so, dann würde ich da überhaupt keinen Gedanken dran verschwenden. Wenn über die einer behaupten würde, die essen Fäkalien oder weiß der Geier nicht was. So, das ist egal. Aber diese Politkram halt, dass es da irgendwie zu irgendwelchem Aktivismus taugen soll, dass man das irgendwie als Alibi benutzen kann, um da irgendwelche Lügen in die Welt zu setzen, Und um irgendwie feindlich zu sein gegen irgendwelche Leute und dass es dann auch noch eine Ablenkung wird, also auch noch kontraproduktiv ist. Ich habe das Gefühl, wir sind die ganze Zeit nur über irgendwelche Befindlichkeiten am diskutieren. Ja, du hast irgendwie die Angst, dass es als Werkzeug benutzt wird, damit er sich von Kritik freisprechen kann. Ja? Der Markus hat die Angst, dass das von Kritik freisprechen wird er sich nicht, aber das ist halt das Ding, wo die Leute sich dann, also Beispiel Trump halt eben, da sieht man das halt nochmal ein bisschen besser, weil wir über den halt auch mehr wissen als über den Erdogan oder so. Da ist man ja auch so ein bisschen davon abhängig von dem, was die Leute einem darüber erzählen. Und beim Trump, da wird ja auch nur irgendwie aufgebaut, dass er auf gar keinen Fall Präsident werden darf, weil er ein Rassist ist oder ein Sexist oder diese ganzen Dinge. Und das ist halt eben nicht der Grund, warum man, also diese ganze Gedankenleserei, stattdessen sollte man sich halt lieber mit Sachen beschäftigen, die er halt wirklich in der Vergangenheit gemacht hat, oder anstatt irgendwie in seinem Kopf zu lesen, halt mit seinen Taten und mit dem, was er jetzt sagt, was er vorhat und solchen Dingen, anstatt dass, also so jemanden brauche ich nicht auch noch andere Sachen andichten. Ne? Es geht halt darum. Der ist schlimm genug, wenn du ihn so darstellst, wie er ist. Das genau. Ist, glaube ich, dein Punkt, oder? Sollen sie sich darauf halt eben beschränken? Das wäre viel dienlicher als diese. Ja, wobei das Problem da ist halt, dass diese Vermischung zwischen, ich habe ein Stück weit Artikel, die das belegen, was ich sage, es ist Satire, aber doch noch mit Aktivismus verbunden, macht die Sache halt auch extrem schwer, weil im Journalismus selber solltest du auf keinen Fall Unwahrheiten verbreiten. In Satire selber, finde ich, solltest du sogar Unwahrheiten sagen dürfen, wenn es klar gekennzeichnet ist, dass es Satire ist. Ja, und die sehen das ja so, ne? Die sehen ja diese Vermischung selber. Also ich habe ja nicht gesagt, extra drei sind Journalisten. Die bezeichnen sich selber als Journalisten. Ja, Disclaimer, dieser Artikel ist Satire. Ja, so irgendwie was. Ja. Das muss sich direkt davon distanzieren, weil ja, ich meine, das heutige Problem ist eigentlich mehr, dass wir eine riesengroße Medienlandschaft haben und eine Information nie bewerten können. Also wirklich überprüfen können, ob denn irgendwas stimmt oder nicht. Und dann macht dann einfach so ein Format, was einfach so die Grenzen noch mehr vermischt, die Sache nicht einfacher. Die können dann noch mehr in die Vollen gehen, das merkt man ja dann da dran. Ne? Die können ja auch in der Negativität und wie sie auf die Leute dann, also sie können ja richtig losgehen auf die Leute. Also so ein Journalist, der jetzt auch als solcher erkennbar ist, der kann sich ja nicht richtig draufstürzen, obwohl sie es ja mittlerweile eigentlich auch teilweise machen. Ne? Vielleicht auch so ein bisschen dadurch legitimiert. Aber ne, in diesem Satireformat, da kannst du halt alles machen dann. Das ist ja komplette Freiheit. Und das ist ja das, was mich daran stört, so dieses, dass man sich dann hinterher wieder so zurechtlegen kann, wie man es gerade braucht. Um so seine eigene Feindseligkeit oder seine eigenen Lügen und seine eigenen Agenda-Gepusche dann damit dann zu rechtfertigen. Ja, Satire als Ausrede, meinst du jetzt? Nach dem Motto, I was just pretending to be retarded, so, ja. Ja, genau. Das Ding für mich ist halt auch, also der erste Erdogan-Song, ohne jetzt überhaupt die Schmähkritik, also das Gedicht, dachte ich mir halt auch so, im Grunde ist das eine ziemlich tief hängende Frucht. Also so den Erdogan irgendwie. Ja, gut, ist ja auch der Böhmermann, ne? Ja, aber es ist halt so, keine Ahnung, es ist halt einfach richtig tief hängend. So, also kluge Satire ist das auch nicht. Das ist eigentlich mehr so wie Hundefutter. So Komödien fürs Lumpenproletariat. Und richtige Satire hat eigentlich schon mehr Biss und weiß aber auch mehr. Also wobei ich den extra drei Beitrag jetzt, daher habe ich nichts zu beanstanden gehabt. Also der war ja sachlich noch, der hat darauf verzichtet, ihm halt zu den Sachen, wie es ähnlich wie der Chris es gesagt hat, er hat die Sachen verwendet, die Erdogan wirklich getan hat und nicht dazu noch irgendwie 30 andere Sachen erfunden, sondern hat sich auf das, was auch belegbar ist, beschränkt. Deswegen fand ich den völlig in Ordnung. Ich meine, Staatsbeleidigung ist ja in Deutschland auch verboten. Also wir legen das Gesetz zwar nicht so streng aus, aber im Grunde kannst du auch dingfest gemacht werden, wenn du den Staat beleidigst. Und der Erdogan ist ja in dem Sinne dann eine Person des türkischen Staates. Also, das ist ja auch teilweise in der linken Presse, bei der Süddeutschen und bei der Taz, glaube ich, wurde das ja auch als rassistisch ausgelegt, was Böhmermann gemacht hat. Als rassistisch, jetzt nicht als... als türkenfeindlich. Und das Türkei ist scheinbar eine Rasse mittlerweile. Ja gut, ich meine, es ist ja auch das jetzige Jahr, da ist ja alles rassistisch und sexistisch, also von daher. Ja, irgendwie so. Keine Ahnung. Ich weiß so, ich habe auf Twitter geschrieben, irgendwie so, da gab es das Hashtag We Love Erdogan, ja, und da haben auch viele Leute satirische Sachen geschrieben und ich hatte irgendwie nur geschrieben, so, ja, total Überwachung, total super, da weiß man ganz genau, wann man Wahlbetrug machen muss und so, ja. Und das hat die Leute eigentlich so null interessiert, ja. Aber dann hat der Böhmermann das Lied gemacht und die Medien waren voll damit, ja. Also ich will jetzt nicht sagen, irgendwie so, ja, ich bin jetzt hier die Meinung, die Meldung wert. Ich will nur irgendwie sagen, ja, die Leute auf Twitter haben halt auch wirklich viele bissige Sachen geschrieben. Das waren viele Leute, ja, die dieses Wheel of Erdogan-Hashtag dazu benutzt haben, um auch ihrem Frust gegenüber dem Luft zu machen. Aber da wird gar nicht mehr drüber gesprochen. Das, ja, und in den Medien war dann halt nur, ja, der Böhmermann hat ein Lied gemacht, ja. Das fand ich einfach die falsche Relation, so, ja. Das ist wie mit typisch Typen und im Zug passiert. Ja, ja, wie sieht's aus eigentlich? Wann kriegen wir unseren Grimme-Preis? Der wird noch während des Streams geliefert, ich bin mir sauber sicher. Aber da müssen wir auch hier den Ranitzky machen, ne? Ich nehme diesen Preis nicht an! Das ist ein ganz großer Scheißdreck! Ach, der fehlt mir. Ja, der fehlt mir auch, echt. Ja, war gut. Wollen wir den Themenkomplex damit auch mal ja, da legen? Ja, nee, war gut. Ich habe mich aufgeregt, ich habe was dazu gesagt und so. The stage is yours. Weißt du, wollen wir die Kulturkritik ins Visier nehmen jetzt? Ja, mach doch mal. Ich hole mir mal eine Flasche Wasser. Also, wir hatten ja letzte Woche drüber gesprochen, über das Video von Rainer Schauder, über die Kulturkritik von Videospielen, das eigentlich hier nach einhelliger Meinung ganz gut gefallen hat, wo er halt die Frage gestellt hat, ob es überhaupt nötig ist, praktisch Spiele so zu bewerten oder ob es richtig ist, Spiele so zu bewerten wie andere Kulturformen. Und das Ganze hat eine Diskussion nach sich gezogen. Der Rainer ist eingeladen worden vom Insert Moin Podcast zu einem Gespräch, zu dem auch der Dominik Schott von Gamespilot eingeladen war. Das hat heute Morgen stattgefunden. Ich habe mir das angehört und ich war vorher schon überrascht, dass es überhaupt jemand aus dieser New Games Journalism Clique in Deutschland sich zu so einem Gespräch einladen lässt. Weil eigentlich müsste dem klar sein, dass er in einem offenen Gespräch relativ wenige Chancen hat. Ist dir nicht klar. Ja. Hast du ja auch gemerkt. Ja, ich habe ja gesagt, im Vorfeld hat mich das gewundert. Als ich dann die Argumente vom Herrn Schott gehört habe, war mir auch klar, dass das halt einfach an dieser Scheuklappen, Filterbubble, Echokammer, Safe Space Weltsicht liegt. Mary Sue. Ja. Du meinst Mary Sue und damit wäre dann auch so ziemlich klar, woher er sein Weltbild hat. Mhm. Also, wie Gamer geht und so. Das hat ja jetzt auch danach, gab es ja auch wieder diverse auf Twitter und so Kommentare, die den Rainer wieder in die Ecke gestellt haben und gesagt haben, ja, typisch und das ist so, also kaum wird mal ein offener Dialog geführt, kommen gleich wieder die alten Keulen raus, weil halt diese Leute auch merken, nicht nur, dass sie in so einer Diskussion verlieren, sondern dass auch halt vom Publikum halt auch mehr Zustimmung zu der eher freiheitlichen Art und der Kunstfreiheit kommt, als zu diesem Beschränken von allem. Ich fand es schon sehr, sehr abgefahren, dass der Rainer da so ruhig geblieben ist bei manchen Sachen. Also gleich der Anwurf am Anfang von dem Moderator, der dann sagte, ja, ich habe mir ja deinen Twitch-Kanal angeguckt und so. Und dann habe ich gesehen, du hast da diese altdeutsche verschnörkelte Schrift und das geht ja schon in eine Richtung. Und da habe ich gedacht, wo bin ich denn hier gelandet? So, also schon dieses... Also, wobei, da muss ich kurz sagen, altdeutsche Schrift, in einem Regelfall ist es Old English. Altdeutsch, kann niemand lesen. Wenn du irgendwo so altdeutsche, in Anführungszeichen, Schrift siehst, ist das immer englische Schrift. Ja, also du meinst, also Sütterlin meinst du dann wahrscheinlich sowas, das kann keiner lesen, aber diese Frakturschrift, wie sie zum Beispiel auch die Frankfurter Allgemeine Zeitung verwendet, sowas. Nazis. Das, Nazis. Alles Nazis. Also allein schon diesen oberflächlichen Zusammenhang irgendwie herzustellen, das hat, also ich wäre an Rainers Stelle schon geplatzt. Man hat gehört, dass er tief geatmet hat. Ja. Dann ja, auch nochmal. Ja. Er hatte wahrscheinlich auch genau gewusst, worauf er sich da einlässt. Er kennt ja die Namen. Also. Nee, also der Moderator, das war eigentlich so ziemlich der einzige Totalausfall vom Moderator, diese Sache. Aber das gleich schon am Anfang. Ich fand seine gesamten Einwürfe hätte er sich komplett sparen können. Also auch dieses Ganze, das wieder so nach dem Motto, ja, ist doch alles gleichwertig und so weiter und so fort. Also das sehe ich auch ganz anders. Mein Resümee des Ganzen ist, Rainer Schauder hat zu 100% recht. Der hat alles, was er gesagt hat, kann ich komplett unterschreiben. Und das, was der Domschott da irgendwie erzählt hat, das ist so ein, aber-mäßig. So, wir wollen alles gleichzeitig haben. Jeder soll seine Freiheit haben. Und gleichzeitig müssen wir auf alles irgendwie achten. Und jeder, der nicht so eine Weltsicht hat wie ich, der nimmt einfach keine Rücksicht auf andere Leute und so ein Kram. Und das ist, wenn man irgendjemanden auch den Unterschied zwischen GEMA geht, Anti-GEMA geht gerne erklären möchte, dann würde ich ihm auch sehr stark dieses Video empfehlen, ohne jetzt wieder behaupten zu wollen, Herr Schauder wäre ein Unterstützer, einfach nur meine Einschätzung. Das machst du falsch. Wir müssen ja eigentlich jetzt nochmal schnell behaupten, dass er ein Gamergater ist, damit er hier wieder kommentiert und sich distanziert. Ich habe gesagt, dass wir das extra machen, damit er sich aufregt. Nee, also Public Service Announcement. Ja. Der Rainer ist in keiner dieser beiden Gruppen. Nein. Der Rainer ist seine eigene Gruppe und der macht, was er will. Und der hat sich, also nochmal als Hintergrund, der Rainer hat uns nach dem letzten Stream einen Kommentar hinterlassen und sich nochmal ganz förmlich distanziert und gesagt, er möchte nicht in diese Ecke gestellt werden, ganz einfach, weil er das ja schon von den anderen Leuten gemacht wird. Und ich habe mir gedacht, dass er mit so einem Muschi-Gehabe kein Teil des Patriarchats mehr sein kann, habe seine Mitgliedskarte eingezogen und er ist damit auch kein Gamergater mehr. Nee, aber ich finde das auch in gewisser Weise legitim, dass er sich da distanzieren will, weil ich denke, wenn man von beiden Seiten irgendwie die Dresche bekommt, so ungefähr, also von unserer Seite das Lob, das verstärkt damit die Dresche von der anderen Seite und so. Mich auch nicht gleichwertig, also tut mir furchtbar leid. Er muss auch vielleicht einfach mal einsehen, dass diese anderen Leute da einfach nicht zufriedenzustellen sind. Ich glaube, das weiß der ganz genau, dass die nicht zufrieden sind. Ja, weiß ich nicht. Ich glaube schon, dass er meint, dass es möglich wäre, sozusagen... Ja, egal, da brauchen wir uns nicht weiter drüber zu unterhalten. Also einfach nur nochmal von meiner Seite. Nee, das ist nicht möglich, weil, ich meine, hast du heute schon wieder in dieser komischen Tweet-Chain gesehen, wo es dann irgendwie hieß, ich hab ein reiner Schauder, mich schaudert es gerade, irgend so ein dummer Spruch und so, ja, wo es dann wieder auch irgendwie so indirekt würden wir ja da auch erwähnen und als Hashtag Arschlöcher bezeichnet. Genau. Ja. Also du kannst, das ist auch, wenn du den Dialog mit denen suchst, er hat ja dann im Podcast den Dialog mit dem Dummschott. Es scheint nicht viel zu bringen. Die Leute lästern trotzdem irgendwo. Ne? Ja, also. Das war auch wieder so ein Ding, was eigentlich richtig so eine Gamergate-Nummer war. Das hatte ich ja damals auch erlebt, als ich diesen Gastbeitrag in der Roverrunde geschrieben habe. Die Leute springen an auf diese Begriffe wie Ideologie und dieses Zeug und meinen dann so, dass man alleine ja dadurch, dass man irgendwas identifiziert als Ideologie, dass das quasi schon ein Tabubruch ist, dass man damit schon zu weit geht, dass man damit schon besorgter Bürger, bla bla bla, das haben sie ihm da ja quasi auch vorgeworfen. Ne? Ja, und das ist leider so, wenn ich mir was angucke und mich mit den Leuten unterhalte und dann immer nur merke, dieses Hahaha, ich habe schon Mary Sue gelesen oder Hahaha, habe ich in meinem Studium gelernt. Das war ja auch so ein toller Spruch von Domschott, wo er so anfing zu erzählen, warum er denn jetzt diese Kritik so formuliert und er dann sagt, ja, also ich habe durch mein Studium, da ist doch schon alles vorbei. Ne? Das ist genau das Ding. Normale Leute objektiv kommen zu solchen Ansichten nicht. Die werden darauf trainiert, diese ideologische Brille aufzusetzen und diesen ganzen Kram immer von Unterdrückung von Frauen, Benachteiligung von Minderheiten, dieses ganze Zeug zu sehen. Und das ist ihnen dann auch egal, ob das jetzt einen guten Grund gibt, das so zu sehen. Ne? Mhm. Sondern es reicht ja schon alleine, dass sie das als ihre Aufgabe sehen, und das hat er ja mehrfach in verschiedenen Worten quasi formuliert, dass das sozusagen der Sinn und Zweck seiner Sache da ist, dass er das halt eben identifizieren muss, ne? wie das, dass das alles problematisch und so weiter und so fort ist. Und das ist ganz klar eine ideologische Herangehensweise. Und das muss man auch einfach so benennen können, ohne dass es heißt, oh mein Gott, jemand hat Ideologie gesagt, das bedeutet, er will den Leuten was andichten oder so. Ich meine, der Typ hat gesagt, ich habe eine Folge BoJack the Horseman gesehen und war fast arbeitsunfähig. Und die Leute haben sich darüber lustig gemacht. Nee, fast hat er, glaube ich, nicht gesagt. Er hat gesagt, er wäre arbeitsunfähig gewesen für mehrere Tage. Oder erinnere ich mich da jetzt an? Da ist irgendwas, habe ich noch im Hinterkopf, hatten wir nicht, vor Ewigkeiten hat er da nicht schon mal einen Podcast gehabt und haben wir nicht auch darüber gesprochen? Weil da kommt mir bekannt vor, als hätte ich das schon mal gehört. Ja, der ist psychisch nicht so ganz stabil, der gute Mann. Und, aber ich meine, du kannst nicht in dein Umfeld gehen und dann erwarten, dass die Leute sich nicht drüber lustig machen. Wenn es dir wirklich schlecht geht, geh bitte zu einem Arzt. Wenn du dich getriggert fühlst, geh zu einem Psychologen oder Psychiater. Aber heul nicht rum, dass die Leute, die keine medizinische Ausbildung in deinem Umfeld haben, dich angucken und sagen, warum tut dir eine Cartoon-Serie für Teenager Angst machen? Also sorry. Ja, außerdem... Ja. Außerdem ist das auch wieder so das Ding, dass dann solche Leute, die halt also so ein bisschen gestörtes Wahrnehmungen haben von ihrer Umgebung, und ich habe auch solche Menschen schon kennengelernt im sozialen Bereich und so, da muss man dann halt auch mal sich bewusst sein, ne, dass die Art und Weise, wie man die Welt sieht, vielleicht nicht so unbedingt sehr rational ist. Und dann vielleicht nicht losrennen und anderen Leuten erklären wollen, wie die Welt wirklich funktioniert. Und dann vielleicht die eigenen Ansichten noch mal ein bisschen härter hinterfragen. Ne? Ja, also das funktioniert nicht. Guck mal, weißt du, wenn du so sensibel bist, ne? Und dann aber ein Ding nach dem anderen raushaust, was so polarisiert, und du merkst, dass es polarisiert, weil du jedes Mal Kritik kriegst, ja? Und dich dann trotzdem noch darüber über die Kritik beschwerst, dann kannst du nicht reflektieren, dann bist du dazu nicht in der Lage. Ja, weil wie oft willst du das denn noch machen? Ja. Und ich meine, das soll von meiner Seite auch kein nicht bös gemeint sein gegenüber Menschen, die getriggert werden. Sowas passiert, aber dafür gibt es Ärzte und nicht im Gamespilot Journalistenblog. Ich will jetzt auch nicht sagen, Wahnsinn verbreiten. Ja, eben, ich will jetzt auch nicht sagen, irgendwie, sensibel, ist ja voll gay oder so. Na, ich bin auch sensibel. Ja, ich drücke mir auch mal ein Tränchen raus, wenn ich einen traurigen Film sehe oder so. Ich bin da echt, keine Ahnung. Ja, es gibt halt Themen, die mich auch, die sehr, sehr schwer für mich sind, so, aber ey, weißt du. Das ist bei ihm auch, glaube ich, so ein bisschen halt, wie sein Zustand ist. Und ich meine, quasi im Vergleich. Also es gibt halt Leute, die sehen irgendwelche Engel irgendwo an der Straßenkreuzung stehen und so ein Zeug den ganzen Tag. Und da gibt's Typen, die meinen dann, dass es das dann also wirklich gibt, weil sie das ja selber gesehen haben. Und es gibt Typen, die dann halt wissen, dass sie selber eine gestörte Wahrnehmung haben, weil es sowas nicht gibt. Okay. Und das sind so diese zwei Typen von Menschen. Und er ist halt einer von den Leuten, die dann meinen, so dass es die Engel dann wirklich gibt, wenn er die überall stehen sieht. Engel. Aber genau das ist das Problem. Es ist 2% der Menschen hören Stimmen, ohne psychotisch zu sein oder Schizophrenie zu haben. Die einen werden halt Priester und die anderen sagen, ja, das ist halt so Mutter Natur, mag Variation, deswegen habe ich ein bisschen komische Verdrahtung dort oben. Aber das liegt nicht am Patriarchat oder an den Illuminaten, dass ich manchmal was höre, sondern daran, dass halt Mutter Natur nicht perfekt ist. Und können wir, ja, nee, stimmt schon. Aber können wir nochmal kurz auf den Stream zurückkommen dann, auf den Podcast? Ja. Ja, ja, ich habe auch noch mal so ein paar Notizen gemacht zu den Aussagen. Also erstmal ging es ja auch ums Agenda-Pushen, ne? So ob da Agenda gepusht wird oder nicht. Das haben sie ja Herrn Schauder auch vorgehalten, und da kann ich auch nur hundertprozentig sagen, ja, im Zusammenhang gerade mit diesem ganzen Sarkisien-Zeug und so, ist es ja wohl vollkommener Quatsch zu behaupten, dass da nicht eine Agenda gepusht wird. Es gibt doch wohl keinen Grund, im Zusammenhang mit Computerspielen Anita Sarkisien zu erwähnen. Die macht keine Computerspiele, sie spielt keine Computerspiele. Und abgesehen davon, dass man das dann machen kann, um irgendwie zu, als angeblichen Beweis anzuführen, dass da irgendwas problematisch daran ist, gibt es ja keinen Grund, mit der Frau anzukommen. Und jeder öffentliche Rundfunk und so, der die Dame da irgendwie als Instanz, als Autorität irgendwie zitiert oder nur ihre Fresse einblendet und behauptet, sie wäre belästigt worden und solche Dinge, das hat auf jeden Fall mit Computerspielen nichts zu tun. Und es ist auf jeden Fall Agenda-Pushen. Das zu dem Thema. Hi, Kraut. Hallo. Hallo, Kraut. Krake, schön, dass du da bist. Ich habe ein paar Sachen zu erledigen gehabt, bin deshalb etwas spät dran. Ne, ist ja kein Ding. Wir machen einfach immer unser Ding und wenn dann einer kommt, dann ist auch gut. Ich habe jetzt gerade mal in die Kommentare reingeschaut, die auf der Podcast-Seite sind. Und da sind ein paar dazugekommen, unter anderem von unser aller Liebling, Alex Bronski alias Dennis Kogel alias Radio Trackback. Ja. Oh, zum Teil hatte ich den Eindruck, dass es viel darum ging, Dom immer wieder zu sagen, ey, deine Artikel, da stimme ich nicht überein mit, was ja absolut valide ist. Aber ein Gesprächsthema erzeugt hat, wo Dom in der Defensive stand, teilweise für Dinge, zu denen er schwer etwas sagen kann. Ja, also im Endeffekt sagt er, bei dem Podcast wäre insgesamt nichts herumgekommen. Der Disclaimer, mit Daniel, also dem Moderator, habe ich in einem Bett geschlafen. Dom mag ich sehr gern und mache auch Privatsachen mit ihm. Rainers Videos kann ich nichts abgewinnen. Ja, ach komm, zwei Kommentare. Ich kugel mich vor Lachen, echt, weißt du. Drunter hat noch jemand namens Mapp mit Vollbart und blauen Haaren. Irgendwo habe ich das Gesicht auch schon mal gesehen. Ich musste den Podcast leider ausmachen, weil ich es nicht aushalte, wenn Typen über Third Wave Feminism reden müssen, ohne verstanden zu haben, was das ist, weil sie das Wort nur aus Gamergate-Videos kennen. Mhm. Als weißer Dude muss ich aber freilich trotzdem meinen Senf dazu abgeben. Chapeau. Also, ja, das ist so ein Typ, der auch nachdem dieser Stefan Eppmeier uns da so dämlich hingestellt hat, sich dann bei ihm beschwert hat, warum er denn überhaupt mit Gamergate redet, fand ich auf jeden Fall ein bisschen lustig. Dann habe ich mir noch so Sachen notiert, wie es gab die Aussage von Herrn Domschott, wo er sagt, der Zustand, wie er jetzt ist, ist unerträglich. Mhm. Ne? Also so viel zum Thema ne, wie das da, also er ist halt absolut der Meinung, diese ganze Kritik, die muss unbedingt sein, weil der Zustand, so wie er jetzt ist, ist unerträglich. Aha. Und da muss ich noch viel tun, hat er gesagt. Ja, also immer. Dann wörtliches Zitat, was willst du denn mit Objektivität? Das hat er dann dazu auch noch gesagt. Ja, und dann war ja auch noch diese lustige Sache, dass Rainer Schauders Kommentar gelöscht wurde von diesem Games-Pilot, Religion wird in Spielen falsch dargestellt. Das finde ich überhaupt generell lustig, wie man Religion falsch darstellen kann, aber naja. Jedenfalls hieß es dann sozusagen, dass er wohl gegen eine Richtlinie verstoßen haben muss. Und der Community-Manager, der kann das dann löschen natürlich, wenn das gegen die Community-Richtlinie verstoßt. Ja, genau. Ja, vor allem hat der Dom halt mehrmals gesagt, ich habe den ja nicht gelöscht, Das war garantiert der Setup-Wizard. Der hat nämlich auch so ein ganz dünnes Heu. Der Setup-Wizard ist ja Community-Manager bei Games-Idiot, ja. Wenn er noch eine dünnere Haut hätte, ich würde den als Kondom tragen. Jetzt mal ganz ehrlich, weißt du? Der Typ ist so bescheuert, ja. Weißt du, dem kann man nicht sagen, ohne dass man sofort weggebloggen wird. Ja, also ich gehe da auch mal fest von aus, Community-Richtlinie, ne? Wahrscheinlich steht da nur ein Punkt drin. Unsere Meinung ist die einzige Meinung. Der Zustand, wie er jetzt ist, unerträglich. Da muss ich noch viel tun. Sagt nichts, was uns nicht gefällt. Ansonsten verstößt es gegen diese Richtlinie. Und wer den Rainer kennt, weiß ja auch, dass der Rainer nicht der Typ ist, der da hinschreibt, ey, ihr Muschis, jetzt macht mal irgendwie bla und so, sondern der schreibt eigentlich immer sehr konstruktive Kommentare, ohne beleidigend zu werden, etc. Der will Stress vermeiden eigentlich eher. Ja, deswegen. Die einzigen unkonstruktiven Kommentare, die er schreibt, sind unter unsere Videos. Aber auch die sind nicht böse. Nee. Ja, nee. Also das haben wir ja gar schon geklärt. Ich wette nicht, dass es da wirklich einen Grund gab. Leider hat der Rainer auch gesagt, er hätte den gern selber nochmal gelesen, damit er was dazu sagen kann, weil er nicht mehr genau wusste, was er da jetzt im Einzelnen geschrieben hat. Also wir werden leider nicht erfahren, es sei denn, die haben das irgendwo im Archiv und posten das nochmal. Wir werden nie erfahren, was da drin stand. Ja, schade. Gerade jetzt, wo wir das angesprochen haben, würde es mich natürlich interessieren, was denn so löschwürdig war. Ne? Bestimmt garantiert irgendwas komplett Harmloses. Vielleicht. Ja, denke ich auch. Okay. Ja, ja, war auf jeden Fall ein interessantes Gespräch, fand ich. Ich muss mir nochmal anhören. Dennis Kogel hat es mir Spaß gemacht, das zu hören. Und mich auch in der Meinung bestätigt, dass sobald jemand aus diesem New Games Journalism Spektrum in eine offene Diskussion gehen muss, dass er halt in die Defensive gerät, weil mit so Argumenten wie der Zustand ist unerträglich, ohne zu sagen, für mich ist der Zustand unerträglich und sich dann über die Implikationen, die diese Aussage macht, Gedanken zu machen, ist halt auch kein Argument. Punkt. Aber ich hab hier auch noch, jetzt kann ich es auch lesen, was ich hier geschrieben habe. Eine Aussage von Herrn Domschott war auch, du kannst doch nicht einfach, weil du von dir selbst ausgehst, sagen, dass das von anderen weniger wert ist. Ja, geil, ne? Also, das kannst du auch sagen, dann so, nur weil mich das nicht stört, wenn Computerspiele wegen jedem Bullshit irgendwie als unmoralisch erklärt werden, muss ich auch nicht auf andere dann schließen, dass die deswegen schlechte Menschen sind oder so. Kann man auch sagen, aber diese Selbsteinsicht haben die Leute ja dann wiederum nicht. Das ist auch genauso das Ding, also diese Deutungshoheit, das hat man da wieder, also ich fand es wirklich auch sehr gut, dieses Gespräch, und hauptsächlich halt deswegen, wenn ich irgendjemandem nochmal erklären will, was der Unterschied ist zwischen GEMA-Gate und Anti-GEMA-Gate oder war oder wie auch immer, ob man das jetzt so sehen kann, dass es noch läuft oder nicht, dann würde ich ihm auf jeden Fall dieses Video auch empfehlen, weil der Herr Schauder, ohne dass er jetzt hier irgendwie zu unserem Level dazugehört, das habe ich ihm ja auch schon in dem Kommentar gesagt. Es ist einfach so, dass diese Sachen, die er anführt, sind genau diese Problematiken, die uns hier schon lange beschäftigen. Und das, was er da so als Antwort bekommt, ist genau das Gleiche, wie das bei uns auch immer gelaufen ist. Und das ist genauso dieser Gegensatz, der da irgendwie besteht. Die Leute tragen nur ihre Ideologie vor sich her. Alle, sie sind über jeden Zweifel erhaben. Und wenn sie da dann Gegenwind kriegen, dann sind die anderen halt eben die Verschwörungstheoretiker, die einfach nicht verstehen, wie wichtig doch diese Kritik ist, und alles, was von der anderen Seite kommt, sind so Wahrheitsaussagen, ne? So einfache Prädikatenlogik, dies und dies ist so und so, Punkt, ne? Und dann wird da irgendwie behauptet, dass es irgendwie eine Diskussion gibt oder so, oder irgend so Zeug, ne? Und es beweist, dass man noch viel Aufklärungsarbeit leisten muss. Genau. Die Videospiele haben sich seit GEMA-Gate stark weiterentwickelt. Ja. Es gibt noch so viel zu tun. Ja, auf Zombies schießt man jetzt mit Rechtsklick. Das ist so ein Schwachsinn, ey. Ja. In den Videospielen. Ja, echt, ey. Ja, die Geschichte der weiblichen Protagonistin ist eine Geschichte voller Missverständnisse. Ist auch so lustig, dass die Leute wieder so, man geht davon aus, dass die anderen nicht so, dass die anderen beeinflusst sind von Sachen, die einen selber nicht beeinflussen. Ne? Das kommt ja auch noch immer dazu, wenn diese Leute die rennen alle los und sagen so, ja, ich habe es verstanden als Einziger, wie es irgendwie läuft. Die anderen sind alle, die wissen alles das nicht, die konsumieren das alles unkritisch, die sind alle beeinflusst und erraten, die ihnen überhaupt nicht auffallen, und ich muss die jetzt alle aufklären und denen sagen, warum das so ist. Ne? Das hat man halt wieder mal ganz gut gesehen. Ne? Für uns ist alles alte Kamelle, aber deswegen war es auf jeden Fall ein sehr gutes Gespräch. Eine richtige Kultmentalität, wie in so eine Sekte schon fast schon. Ja. Also, ich meine, ich habe das jetzt nur so von euch gehört, ich muss mir das Ding nur anhören, ne? Aber es kommt mir schon so vor, dass halt einer, dass dieser Domschott einer von den Menschen ist, die sich so ein bisschen auch auf die moralische Überlegenheit stützen, ja, und deswegen dann auch, wie, ich glaube, du warst es auch, Capslock, der gesagt hat, dass er halt eben einfach irgendwelche Sachen in den Raum stellt und nicht weiter kommentiert, ja, und dann nach dem Motto, ja, die implizieren ja schon, die interpretieren das schon richtig so, ja. Nee, es sind ja Aussagen. Aussagen quasi mit Subjekt, Prädikat, Objekt, Punkt. Ne? Es sind also, ja keine Aussagen, wenn er nicht erklärt, was er damit meint. Es ist Maus rotes Buch. Der große Vorsitzende bringt euch die Predigten. Und ihr also werdet davon erwartet, zu hören. So eine Aussage, was ich damit meine, ist, wenn ich sage, der Zustand, wie er jetzt ist, ist unerträglich, dann sage ich ja nicht, meiner Ansicht nach ist der Zustand, wie er jetzt ist, unerträglich oder aus diesem und jenem Grund bin ich der Meinung, ne, oder generell schon, also... Ja. Ne, also es ist eine völlig hohle Aussage. Ja. Es hat keine Substanz, es hat nichts, was irgendwie dazu beiträgt. Es wird aber vorgetragen halt, und das ist immer so dieser Duktus, wie das läuft, ne, auch bei Anita Sarkeesian und so, da heißt es dann, dieses Bild objektifiziert Frauen. Ja. Die Beeinflussung besteht. Punkt, Ding, Punkt, Punkt, Punkt. Ne? Mhm. So das... Und es werden ja da auch immer nur so Talks gegeben, ne, wo quasi nicht, also da wird ja nicht diskutiert, da wird ja nicht eine These in den Raum getragen, wo dann die verschiedenen Parteien dann da gegenseitig Argumente vorbringen oder so. Und das läuft immer so von der Kanzel runter, ne, ja, genau. Predigt. Vor allem dann auch immer so immer. Punkt. Ja, vor allem dann auch immer vor Interessierten und so, ne. Ja, auch. Aber ich habe das ja selbst erlebt, ne, wo dann irgendwie nach dem Event in Freiburg gefragt wurde, irgendwie, ja, gibt es irgendwelche Fragen? Und das Erste, was kam, war, Anne, ich finde es so super, was du so machst. Ich habe eigentlich gar keine Frage, ich wollte nur ein bisschen Zucker in den Arsch blasen. So, weißt du? Und dachte ich mal auch irgendwie, ja, sorry, nee, aber jetzt muss mal einer Kritik machen. Naja. Der Herr Schott hat ja auch ein ganz konkretes Beispiel gebracht. Nämlich ging es da um dieses neue The Division, heißt das, glaube ich, von Ubisoft, diesen Multiplayer-Shooter. Und da kann man wohl Bettlern irgendwie Essen oder Wasser geben und die geben einem dann Items. Okay. Und dann hat er sich daran aufgehängt, dass man halt nur diese eine Funktion bei den Bettlern hat. Und er hätte es aber doch lieber gehabt, wenn man den Bettlern irgendwie auch helfen könnte. Und irgendwie anders noch mit denen interagieren. Also dieses Das ist ein Multiplayer-Shooter. Das ist weder Firewatch noch Sunset noch Depression Quest. Es ist ein Multiplayer-Shooter. Da geht es darum, möglichst viele Kills aufzuracken, möglichst viele XP einzusammeln und aufzuleveln. Und was dabei ja auch noch so interessant war, war, dass er an dem Punkt halt eben auch wieder beides eigentlich so haben wollte. Ne? Also, dass er quasi sagt, zum einen muss er halt darstellen, was da irgendwie, wie das einzuordnen ist, ne? Also auch wieder so Fakten quasi. Ja. Ne? Und zum anderen ist es ja irgendwie nachvollziehbar, dass es so ist. Sinngemäß, ja, es kann ja nicht Kapitalismuskritik oder irgendwie so hahaha, hihihi. Das Sache mit diesen Leuten, die sich so Popkulturkritiker oder was weiß ich auch immer nennen. Das ist fast eigentlich immer ein Indikator dafür, ja, gescheiterter Künstler. Jemand, dem einfach die Kreativität mangelt, selber Erfolg zu haben. Und die können halt nichts anderes, als sich über die Arbeit anderer ständig lustig zu machen oder zu meckern. Ja, also Kritiker ist ein ganz, wie soll ich sagen, also jeder ist ein Kritiker irgendwo. Ja, ja. Und das ist halt immer so die Sache irgendwie, dass der große Unterschied ist ganz einfach, zwischen einem, der es professionell macht, und solchen Leuten ist, ich habe einfach das Gefühl, die verstehen das Medium nicht. Wenn da einer sagt, ja, keine Ahnung, mir fehlt irgendwie die Sozialkritik in The Division, weil man den Obdachlosen, keine Ahnung, die kann man nicht mit nach Hause nehmen, denen eine Decke geben und eine Suppe kochen oder so, ja, dann frage ich mich, was zum Teufel der bei Videospielen-Reviews und solchen Sachen, warum zum Teufel schreibt er sowas? Wenn er nicht mal, wenn er diese Spielemechaniken nicht versteht, ja? Oder die Genre-Limitation, wenn er das nicht versteht. Ne, das Bessere ist einfach zu sagen, warum gehst du nicht selbst raus und suchst dir einen Obdachlosen zum Füttern, anstatt dass du über den virtuellen Obdachlosen meckerst. Das ist eine Kritik, die völlig fehl am Platz ist. Ich meine, in einem Shooter interessiert mich das eher, wenn ich den Obdachlosen erschieße, ob ich den Loot auch so bekomme. Genau, aber im echten Leben habe ich an meinem letzten Geburtstag letztes Jahr habe ich, anstatt mich an dem Tag zu besaufen, habe ich das Geld genommen und Socken ans Obdachlosenheim in Düsseldorf gespendet. Das ist das, was ich im echten Leben mache. In Videospielen möchte ich gerne rumballern, wenn ich einen Shooter spiele. Und dann hätte ich auch gerne, dass alles zu erschießen ist und dass man überall rumballern kann und nicht irgendeine dämliche Sozialkritik. Also sorry. Also wenn das ein Shooter ist, dann kannst du den Obdachlosen ja helfen. Können sie über den Jorn anhelfen. Können sie Kunst und Ideologie nicht trennen. Das ist ja das, für den alles Kunst und alles Entertainment muss immer ideologisch irgendwie beeinflusst sein. Ja. Muss immer irgendwie auf irgendwas in der Gesellschaft das hinweisen. Ist das beruht alles auf diesem Irrglauben, dass alles politisch ist. Ja. Ja. Und es ist nun mal nicht alles politisch. Einiges ist auch einfach nur Entertainment. Ja, sorry, aber ist so. Ich finde das total gemein. Ich habe immer Mitleid mit den Schildkröten gehabt bei Super Mario. Und ihr stellt mich jetzt hier hin, als wäre das nicht der Sinn des Spiels gewesen. Also ich hab hier gerade mal was eingeblendet. Das ist so ein YouTube-Kanal, den ich gestern gefunden habe, gestern Abend, so durch Zufall beim Rumzappen quasi. Und wo wir gerade bei Kulturkritik sind, also das kann ich jedem empfehlen, der sich so ein bisschen für Filme machen und sowas interessiert. Der hat nämlich ganz interessante, also sozusagen so ein bisschen Kunst erklären halt, also was da so dahinter steckt. Also ich habe das gefunden, weil er hier halt so eine Szene aus einem Hitchcock-Film, das ist dieses How Alfred Hitchcock Blocks a Scene, das ist ein sehr interessantes Video. Und er hat ja auch generell halt immer so ganz interessante, wo er halt so ein bisschen, das ist natürlich auch nicht komplett objektiv, aber das sind auf jeden Fall eine Herangehensweise, die jetzt nicht aus dem Moralischen, es geht da nicht um, ist das jetzt moralisch, dass Alfred Hitchcock da irgendwie die Kamera da und da hinstellt oder so, sondern es ist halt einfach nur zu zeigen halt eben, was sich diese Künstler dabei, wie die das so konstruiert haben, wie halt eigentlich so die, das Handwerk funktioniert so ein bisschen, ne? Hm. Und das ist also hier Nerdwriter, könnt ihr euch ja mal bei YouTube angucken, von mir auf jeden Fall eine klare Empfehlung, wo wir gerade beim Thema Kulturkritik sind und so. Auf jeden Fall wesentlich interessanter als dieser ganze Moralquatsch. Ja. Ja, schön. Also das ist dann so ein Kanal, der sich auch mit dem Handwerk hinter den Filmen und so befasst, oder wie? Die Sache ist ja auch ja, die, genau. Wenn man schon Politik irgendwie in die Kunst bringen will, ich meine, wenn man das so oberflächlich hineinstopft und hineinplatzt, dann ist es einfach nur lästig, muss man ehrlich sagen. Ich meine, wenn man jetzt zum Beispiel Thomas Bernhard liest, Wittgensteins Neffe, wie er soziale Umstände in Österreich kritisiert, dadurch, dass er das Leben eines geistig Behinderten beschreibt und einfach nur zeigt, wie die Gesellschaft diesen Menschen behandelt. Und das ist einfach eine Kritik an der Gesellschaft, die er unten in die Geschichte hinein eingebaut hat und nicht so einfach hineinplatzt, verstehst? Und auch die, da kannst du weitere Beispiele dafür holen. Ich meine, Bertolt Brechts, ich weiß jetzt nicht, wie das Stück heißt, das im 30-jährigen Krieg mit der Frau, die von Armee zu Armee chauffiert und Sachen verkauft. Wenn du schon eine politische Botschaft in deine Kunst hineinbringen willst, dann nicht so oberflächlich, nicht so pompös. Mutter Courage ist das. Ja, Mutter Courage, genau, danke. Das finde ich nämlich auch, also es ist legitim, Kunst mit Gesellschaftskritik zu verbinden, aber dann muss man es halt auch kunstvoll machen. Ja? Nur einfach irgendwo hinschreiben, irgendwie Kapitalismus ist doof, ist keine Kunst. Ja? Da muss man das entsprechend verpacken, damit es zu Kunst wird. Es ist eine Kunst an sich, jetzt die Botschaft auch in einer gewissen Weise zu verstecken, aber doch verständlich zu machen. Ich meine, wir alle kennen jetzt Wagners Nibelungensage, welches ja eine eindeutige auch Botschaft drinnen hat für ein einiges Deutschland. Oder Giuseppe Verdis Nabucco, welche die Botschaft drinnen hat für ein vereinigtes Italien. Es ist eine Kunst an sich, jetzt in seine Botschaft so hineinzuarbeiten, dass es eben nicht offensichtlich ist. Aber dieses offensichtliche, pompöse Nonsens, dieses Slam-Poetry-Schwachsinn und dieses, ich weiß nicht, ob ihr diese Serie gesehen habt, Orange is the New Black, wo eben Dialog direkt schon gesagt wird, ach ja, wir haben einen Prison Industrial Complex und bla bla bla bla bla. Niemand hält solche Gespräche in einem Gefängnis, wie das so offensichtlich hineingezwängt wird. Ja, der Gedanke muss dir selber kommen. Also du darfst, genau. Die Kritik darf nicht dein Werk sein. Also ich habe mit meiner Frau einen chinesischen Film gesehen über eine Familiengeschichte und da war dann während der Kulturrevolution, hat die Frau ein Kind bekommen. Und dann hatte die Frau Probleme bei der Entbindung und es war aber kein Arzt da. Und der Arzt, der war in einem Arbeitslager und es war gerade am Verhungern. Und dann haben sie den Arzt aus dem Arbeitslager geholt und er ist dann ohnmächtig geworden, weil er zu viel Essen gegessen hat, weil er das erste Mal wieder Essen gesehen hat. Die Kritik selber an der Kulturrevolution, die wäre ziemlich verpönt gewesen. Aber in dem Film war das einfach nur das Hintergrundthema und damit war der Film auch von der chinesischen Zensurbehörde kein Tabuthema. Und das ist eigentlich gut in China, denen könnte ein bisschen offenere Kritik gut tun, aber eigentlich, wenn du das unterhaltsam machen möchtest und eine richtige Kunst an den Tag legen möchtest, dann kommt die Kritik irgendwo im Hintergrund zustande und die fällt dir selber auf, wenn du über das Werk nachdenkst. Und die ist nicht, die Kritik kann nicht die Botschaft sein von der Handlung. Also, und wie schon bereits vorher gesagt, diese Leute, die jetzt hier, also die jetzt hier die Computerspiele und so weiter und so fort und die Videospiele und was weiß ich, was alles kritisieren und die, auf BuzzFeed habe ich ja Videos gesehen und Artikel gelesen, wo sie gesagt haben, ah ja, wir sollen weiße Schriftsteller wegwerfen und was weiß ich, was alles. Das sind alles Leute, denen die Kreativität mangelt, um so etwas selbst aufzubauen, um so etwas selbst zu strukturieren. Und die sind unfähig dazu, das zu begreifen und selbst zu machen. Ja, ja. Und daher jammern sie nur. Das ist da ist so viel Wahres dran. Diese ganzen Kritiker, das sind ja keine Leute, die was erschaffen. Ja, ja. Die versuchen ja halt eben ein also irgendwas, sagen wir mal, Unterhaltungsmedien, Filme, Bücher, Videospiele zu analysieren, auseinanderzunehmen, zu sezieren und halt eben, ja, ne, den Makel zu finden. Und bei vielen geht es nur noch darum, diesen Makel zu finden. Ja, es ist halt eben destruktiv. Es ist nicht nur ein Makel, es geht darum, etwas hinzuzufügen, was drinnen keinen Platz hat, wie du bereits vorher mit diesem Bettler erwähnt hast. Das ist, oh ja, den kannst du nicht füttern, den kannst du keine Decke geben. Was hat das bitte damit zu tun? Das passt da nicht mal hinein. Ja, das war jetzt von mir so ein bisschen überspitzt, aber klar. Ja, ich meine, jetzt als Beispiel Cat on a Hot Tin Roof von Tennessee Williams, wo der einfach die verkorksten Familienverhältnisse in den Vereinigten Staaten der 50er kritisiert. So mit dem Closet Gay und was weiß ich was alles. Mhm. Und verstehst, das hat eine eindeutige Botschaft. Wenn ich da jetzt hingehe und sage, ach, warum holt sich jetzt der nicht einen, warum kommt der nicht aus dem Closet raus und holt sich einen Freund und was weiß ich was alles, das würde die Botschaft des Originalstücks völlig zerfetzen. Ja. Irrelevant machen. Ja. Sorry, warte mal. Der Solanum, der ja heute leider nicht da ist, hat dazu auch die Woche ein schönes Video gepostet gehabt von dem Georg Kreisler, heißt er, glaube ich, der Musikkritiker. Das ist ein Song und da geht es eigentlich auch darum, dass diese Person, die das singt, im Endeffekt nur ein verhinderter Musiker ist und deswegen jetzt ihr Glück damit findet, andere Musiker runterzumachen und über alles zu lästern. Und so kommt einem das wirklich auch vor. Ich denke, da hat Kraut schon recht. Also schon, aber es gibt ja dann auch die Ideologen, ne, die dann zum Kritiker werden. Ja, es kann ja auch einfach sein, dass vielleicht auch genau dieses Ideologentum der eigenen Kreativität im Weg steht. Ja, dass ich keine Kunst schaffen kann, weil ich ständig das Gefühl habe, meine Kunst muss ja dann auch den Bettler berücksichtigen oder den Schwulen im Closet oder was auch immer. Und mit so einer Schere im Kopf machst du halt nun mal einfach keine Kunst. Ich sag so, Schranken. In einer freien und offenen Gesellschaft hat so eine ideologische Kunst auch keinen Platz. Ich meine, ich denke, wir haben alle mal diese Musicals, diese lächerlichen aus der stalinistischen Sowjetunion gesehen. Ich hab eine ganze Ladung hier irgendwo auf einem USB-Stick nordkoreanische Musicals, die einfach nur sowas von lächerlich sind, wo sie dann irgendwie singen, ah ja, wir haben unsere Kornquote erfüllt für den großen Führer, was weiß ich, was alles. So ein Schwachsinn hat hier einfach keinen Platz. Es ist einfach lächerlich. Und du kannst so, da gibt es diese witzige Anekdote von, es gibt ja diesen Stalin-Film, der in der Sowjetunion gemacht wurde, über den Zweiten Weltkrieg, so ein riesiger Epos. Und der Filmdirektor, der hat immer wieder Szenen erfinden müssen. So Stalin kommt nach Berlin und wird von den Deutschen bejubelt und empfangen und was weiß ich, was nie passiert ist. Aber er hat diese Dinge speziell einbauen müssen, um eben die Leute dort zufriedenzustellen, die Führung der Sowjetunion. Es ist einfach im Prinzip ideologisch motivierte Kunst. Kunst, die rein nur existiert, um jetzt ein ideologische Dogmen zu verbreiten, hat einfach in einer offenen Gesellschaft, gibt es dafür keinen Platz. Das ist eine Lächerlichkeit. Also eine Lächerlichkeit wird halt gesehen. Ich würde sogar so weit gehen und solchen Sachen den Status als Kunst absprechen und sie unter Kunsthandwerk verbuchen. Also, degeneriert und muss verbrannt werden. Nee, das nicht, aber halt auch als das gesehen, was es ist. Ja, es ist Werbung. Es ist Werbung für eine Massenideologie. Ja. Also mehr ist es nicht. Deswegen sind die auch so furchtbar unkreativ, weil du diese vorgefassten Denkmuster immer wieder liest und dann immer wieder über die vorgefertigten Muster nachdenkst. Und am Ende des Tages bleibt dir dann nichts übrig, als diese Muster wiederzugeben, anstatt deinen Kopf selber mal anzuschalten. Und deswegen sind die Leute auch so furchtbar unkreativ. Das passt dann aber auf jeden Fall wieder zu dem Thema mit der Satire in Deutschland. Ja, Satire ist ja oft politisch, ne? Das ist jetzt halt eben die Frage, aber ist halt eben... Ja, also dieses... Da wirst du ja auch zugekotzt, immer mit den gleichen Anschuldigungen. Genauso wie in der Presse ja mit diesem Rassismus- und Sexismus-Ding in sämtlichen Zeitungen immer mit dem gleichen Ansatz, immer mit den gleichen Talking Points. Das ist ja im Prinzip auch so, dass man das, um den Leuten halt dieses Denken dann irgendwie nahezubringen. Das ist ja... Ist ja auch Marketing sozusagen. Also da steht ja auch kein Informationsanspruch dahinter. Das ist ja halt auch. Es ist Marketing. Ich sehe zum Beispiel, ich ziehe jetzt meinen Tinfoil-Hat auf, aber ich sehe zum Beispiel, wenn oftmals der Gender Pay Gap angegeben wird, dahinter den Versuch sozusagen, den Unterschied zwischen Durchschnittseinkommen und mittlerem Einkommen weniger wichtig zu machen. Weil wenn du weißt, was das Durchschnittseinkommen und das mittlere Einkommen ist, dann stellst du plötzlich sehr viele Fragen an die Politiker und an unsere Gesellschaft. Und aber wir können uns dann in Ruhe über den Gender Pay Gap aufregen. Also das ist zumindest so meine Tinfoil-Hat-Version. Also ich weiß nicht, ob ich das schon gesagt habe, aber mir geht oft durch den Kopf, dass halt eben so sagen wie Feminismus ganz klar von unseren Politikern missbraucht werden. Ja, um da so solche Sachen, wie du schon gerade angesprochen hast, eben zu erwirken und so. Ja, also von daher weiß ich gar nicht, ob das so tinfoilig ist. Also ich meine, im Handelsblatt und im Spiegel gab es eine Kritik vom Paritätischen Wohlstandsverband, der den Armutsbericht vorgelegt hat, dass man denn, wenn man erzählt, dass die Deutschen nicht so viel Geld haben, im mittleren Einkommen, nicht im Durchschnittseinkommen, dass man damit ja nur Stimmung für die AfD macht. Das Ding ist halt, wenn wir jetzt alle in der Bar sind und Bill Gates sich zu uns hockt, sind wir nicht plötzlich alle Millionäre. Wir verdienen immer noch relativ wenig im Verhältnis zu Bill Gates. Und dieser Unterschied, also dass man den herausstellt, also der wird auch immer sehr gern verschleiert. Ich weiß jetzt auch nicht, ob man im Handelsblatt wirklich nicht geistig in der Lage ist, den Unterschied zwischen mittlerem und Durchschnittseinkommen zu verdrängen. Und dann passt natürlich wunderbar der Gender Pay Gap in das Bild. Das hat sich ja auch stark entwickelt. Ne? Auch so dieses, man rechnet da ja immer so in wie viel mehr, also das wie vielfache von dem Einkommen, was jetzt so ein normaler Angestellter hat, kriegt jetzt irgendwie so ein Vorstandsmensch in so größeren Unternehmen und so. Das war ja früher auch viel näher dran, ne? Da war es irgendwie das 3- oder 4-fache oder so. Mittlerweile ist es das 30- oder 40-fache. Ja, das war 1- bis 20-fache und mittlerweile ist es 200- bis 500-fache. Okay, also, ja, meine Zahlen waren noch gerade aus dem Arsch gezogen so ein bisschen, aber deine werden dann wahrscheinlich stimmen. Aber auf jeden Fall halt eher ein Vielfaches und das hat sich halt ganz stark geändert. Und da ist halt auch die Frage, ne, die man sich dann stellen muss. Ist das, was die machen, wirklich das so und so viel hundertfache Wert von dem? Also es geht ja nicht darum, wie das immer so inszeniert wird, darüber zu reden, dass die jetzt mehr bekommen, obwohl sie ja jetzt nicht quasi die eigentliche Arbeitsleistung in Anführungsstrichen da irgendwie erbringen, sondern es geht halt darum, dass es ja früher halt eben auch mehr war, aber nicht so exorbitant viel mehr. Ja. Nieder mit dem Kapitalismus! Proletariat! Aller Herren Länder vereinigt euch! Nein, Quatsch. Tote Luft. Ich war ja gerade wieder ein bisschen am Chat füttern. Irgendwas wollte ich noch. Was haben wir jetzt vergessen? Haben wir was vergessen? Weiß ich nicht. Also wir hatten typisch Typen, wir haben über Stokowski gesprochen, wir haben nochmal kurz die Alice-in-Rap-Geschichte angesprochen. Ja, kurze. Wir haben uns aufgeregt, wir haben Games-Pilot gebasht. Wir müssen auf jeden Fall noch. Habe ich schon einen Holocaust-Witz gerissen? Wir müssen auf jeden Fall noch Solanums Video erwähnen. Ja. Der heute abwesende Solanum hat nämlich ein super Video gemacht über die autonome Wagenburg in Berlin, die es nicht erträgt, dass jetzt auch Flüchtlinge auf ihrem Gebiet da angesiedelt werden sollen. Auf ihren, was waren es, 8000 Quadratmeter für 1000 Euro Kaltmiete, dass sie nicht mit Flüchtlingen teilen können, weil das ein wichtiger Kulturraum etc. pp. Ist und Flüchtlinge da offensichtlich nur stören. Ein super Video, kann ich nur empfehlen, ist auf unserem Kanal. Dann habe ich die Woche auch vom Stapel dieses eine Video gesehen über den, wie hieß der Mensch? Wie hieß er? Teilzeit-Nerd. Das fand ich auch extrem gut. Ich hab's nicht gesehen, kannst du auch noch kurz erklären? Stapel? Kannst du vielleicht selber was sagen dazu? Was? Ich war kurz... Ich habe gerade dein Video geschildert mit Teilzeit-Nerd und so. Vielleicht kannst du selber kurz sagen, worum es da drin geht. Bei Teilzeit-Nerd? Welches von den beiden? Das neue wahrscheinlich. Boah, ich weiß gar nicht, war das neu? Das war das, wo er sich über Vergewaltigung etc. pp. Aufgeregt hat und wie Frauen Belästigung wahrnehmen und so. Wo ich dir noch geschrieben habe, Alter, wie hältst du das aus, so ein Video zu gucken? Ja, was soll ich dazu sagen? Das ist ja übliche Social Justice Warrior Bullshit, ne? Also, war das lang oder war das kurze? Das war relativ lang. Da hat er blaue Haare und hat die ganze Zeit in so einem Ton geredet. Das ging mir schon gleich auf den Sack, dass er nämlich immer gleich, wenn ihr das nicht versteht, dann müsst ihr euch das mal überlegen. Also dieses... was heißt, was ich hören möchte? Oh, ich weiß, ich kann es dir nicht sagen. Aber, ich guck mal eben nach. Also, Stapelchips YouTube-Kanal ist auf jeden Fall sowieso interessant. Punkt. Ach, danke. Was ist denn hier los? Was habt ihr alle eure eigenen YouTube-Kanäle? Komm hier, Weltraumaffen, mach mal Content, ja? Wenn ihr das nicht versteht, na, dann müsst ihr das mal googeln. Oder was hat der gesagt? Das war egal. Ich kann ja auch noch kurz von mir berichten. Ich habe ja diese Woche auch ein Interview geführt zu dem Zug passiert mit D-Radio Wissen, beziehungsweise einer freien Mitarbeiterin von D-Radio Wissen. Ah, genau. War positiv überrascht, dass sie nicht irgendwie versucht hat, den dümmsten Soundbite von mir zu nehmen und mich in die Pfanne zu hauen. Kann man unter D-Radio wahrscheinlich auch noch nachhören. Ja, kann man. Wir packen den Link dann am besten in die Beschreibung. Also genau. Einmal ist... Warte, oder, ach, nee, komm, mach du. Nee, mach du. Ich wollte nur gerade nochmal schnell sagen, also beim Artikel ist so, da kann man sich das halt entweder komplett durchlesen oder man klickt da oben links einfach auf Play und dann kann man sich den ganzen Beitrag einmal anhören und der, ja, der Markus wird halt auch zitiert. Ne? Nicht was irgendwie ich? So zusammengeschnitten, irgendwie so, ich hasse alle Frauen, sondern schon ordentliches Zitat. Ja, also, da kann ja, der Siebmeier noch was von lernen. Was ich interessant fand, war, dass die Dame halt, obwohl sie sich als Feministin selber verortet, durchaus verstanden hat, worum es uns geht offensichtlich, ja, und gesagt hat, was ich ein sehr, das kam halt nicht in dem Ausschnitt vor, aber das hat sie halt in dem Interview gesagt, seit sie einen Sohn habe, würde ihr erst bewusst, wie sehr Männer oft da in die Ecke gestellt werden und so. Das fand ich ziemlich interessant. Und ja, ein weiteres Zitat, was ich auch gut fand, weil ich habe sie nämlich gefragt, wie kommt es dazu, dass wir immer wieder gewisse Hackfressen in Talkshows sehen, wenn es um Feminismus geht zum Beispiel. Und da hat sie ganz offen und trocken gesagt, du, das ist ganz einfach zu erklären, wer einmal da war, wird immer wieder eingeladen. Also ja, es hat nichts mit Leistung, Merit oder sonst irgendwas zu tun, sondern... Den Eindruck habe ich mittlerweile aber auch, ja. Weil ich bin ja auch einer, weißt du, ich guck mal über den Tellerrand und schau mal, was machen denn die Leute überhaupt so und keine Ahnung. Also ich finde auch rationale Feministinnen, ja, also die gibt's auch, nur halt eben, von denen hört man nichts sonst, ja. Und wenn man dann halt eben öffentlich-rechtliche einschaltet, dann hast du da halt eben deine Julia Schramm und deine anderen Witzurek und so, ja, und kannst dir die Scheiße anhören, die den ganzen Tag vor sich her blubbern, ja. Und was eine interessante Perspektive ist, die Dame hat gesagt, wenn sie ihr Buchprojekt, ihr aktuelles abgeschlossen hat, ist sie durchaus daran interessiert, auch mal ein längeres Feature zu dem Thema zu machen. Also vielleicht haben wir da wirklich einfach mal jemanden, der uns auch mal zuhört und ein bisschen auch unsere Meinung mal in den Medien zumindest zugänglich macht, auch wenn sie nicht teilt. Das finde ich eine sehr interessante Perspektive. Ja, an solchen Stellen finde ich es dann immer ganz interessant, mal zurückzufragen, was denn Ihrer Meinung nach, also, oder war das eindeutig, was Sie unter das Thema versteht? Weil bei vielen Leuten ist ja auch das Thema irgendwie diese furchtbare Misogynie in Computerspielen oder das Thema. Nee. Also da habe ich Sie schon so verstanden und es war eigentlich auch, ich kann dir auch das Gespräch gerne mal ganz geben, wenn du es mal hören willst. Sie hat schon verstanden, glaube ich, dass es uns um dieses Ungleichgewicht der Darstellung in den Medien geht und dass wir der Meinung sind, dass die Diskussion mit beiden Seiten geführt werden müsste, statt wie es momentan läuft, halt nur mit Vizo oder mit Julia Schramm oder Kybra oder sonst irgendwie. Ja. Hm. Ja. Das war noch so die kurze Medienschau am Ende. Ja, wir mogeln uns überall rein. Ja, wir sind die Maulwürfe des Patriarchats und... Was ich auch lustig fand, ist, dass sie meinten, das wäre mutig gewesen, dass ich mich da irgendwie der Dings gestellt hätte, als ob irgendwie... Ja, also die hatte ich ja wahrscheinlich auch als Kritiker gleich erkannt so und von daher, ja. Aber was hat das mit Mut zu tun? Also... Naja, ich meine, guck dir mal an, wie es beim Siebmeier war, ne, der hat auch erst gelockt und dann hat er dann so ein Ding da draus gemacht, so, also ich finde, eigentlich hättest du ja, auch das Recht gehabt. Also, ja, ein paar von den Sachen, die dieser Twitter-Account von Deutschland Radio Kultur da rausgehauen hat, die klangen auch schon sehr Siebmeier-mäßig. Ja. Mit diesem Spruch von wegen so, ja, vielleicht hören wir uns deine Meinung bald mal an, oder wie war das irgendwie? Ja, wenn du so weitermachst, geben wir dir auch eine Plattform. Ja, genau. Deswegen habe ich auch, das fand ich auch lustig, ich habe ja gleich am Anfang gesagt, du, hier, hör zu, ich nehme das auf, und zwar aus dem Grund, weil ich schon mal irgendwie über den Tisch gezogen worden bin und so, aber sie hat das auch verstanden und sie hat das ja sogar in dem Beitrag dann thematisiert und hat gesagt, obwohl er schon mal über den Tisch gezogen worden ist, hat er mit mir geredet. Hm. Also, wie gesagt, ich hatte jetzt bei ihr überhaupt nicht dieses feindselige Gefühl, was halt oft rüberkommt, wenn du versuchst, mit Leuten zu sprechen aus der Richtung. Ja. Deswegen. Also, ich hätte auch verstanden, wenn du gesagt hättest, nee, mach das nicht so. Ne? Aber ich finde schon mal gut, dass du es gemacht hast, ja, weil ganz einfach so kritische Stimmen hört man normalerweise nicht so oft. Warte mal, jetzt ist mir was runtergeflogen. Ja, ich hätte auch eigentlich erwartet, dass es schlimmer läuft, ja. Ja. Also das muss man ja vielleicht auch mal zusagen. Die Dame hatte ja da auch, die hatte sich ja auch als Feministin quasi geoutet. Ich weiß, ich habe es mir nicht angeschaut, ob das nur auf ihrem Blog war oder ob das auch schon in einem Twitter-Profil war oder so. Da frage ich mich dann halt auch wieder, ne? Das ist ja so ein bisschen, ne, wenn ich in öffentlichen Medien arbeite, dann wünsche ich mir das eigentlich nicht, dass die Leute so losrennen und sagen, hier sind meine ganzen, so die Brillen, die ich mir aufsetze, ne? So sind die gefärbt. Also gut, das ist ja dann ganz, ganz schön, dass die Dame da jetzt langsam mal irgendwie wahrscheinlich ins Zweifeln kommt oder so. Aber auch also jede Person, die das so, für die das so läuft, kommen halt zig, bei denen das nicht hinterfragt wird, ne? Und die haben dann da trotzdem ihr Forum, wo sie regelmäßig ihren Kram als Fakten in die Welt treiben können. Und wo sie sich auch nicht danach richten müssen, ob das irgendjemand, ob das überhaupt stimmt oder sozusagen auch noch gegen das eigene Publikum dann wettern können oder so, ne? Weil irgendwo in privaten Medien geht das nicht. Da bist du dann weg, wenn du da irgendwie dein ganzes Publikum als Frauenhasser bezeichnest. Ich meine, siehe die Antis aus Amerika, ne? Die würden sich freuen, wenn sie so eine BBC hätten oder so eine ARD und ZDF, wo sie sich hinsetzen können und finanziert werden vom Staat und die ganze Zeit da Jagd auf Andersdenkende machen können. Noch so kurz zwischendurch, Extra 3 hat Sargons Kommentar unter dem Erdogan-Song gelöscht. Das wollte ich nur nochmal öffentlich. Was hatte Sargon denn da kommentiert? Das weiß ich nicht mehr, aber der hat dann einen zweiten Kommentar noch gemacht, wo er darauf einging, warum es gelöscht worden ist, aber der wurde dann auch gelöscht. Also, toll. Also ja. Weiß man auch gar nicht, was er geschrieben hat und was da passiert ist. Ja. Toll. Danke, Extra 3. Läuft gut. Läuft. Dieses Löschen, Blocken. Es ist doch nervig, oder? Dieses Stöcke zwischen die Beine werfen beim Kommunizieren. Ich bin für mehr Hate Speech im Internet und für mehr Friedlichkeit im echten Leben. Triggert sie alle, bis sie so eine dicke Haut haben, dass halt eben Blocken und Reporten unnötig wird. Ja. Also eine Kleinigkeit hätte ich hier noch, will ich auch gar nicht tief einsteigen. Ihr wisst das ja schon, es gab hier diesen Blogbeitrag, wo sich hier so eine Feministin drüber aufregt, dass ihr ein Freund von ihr unter anderem Sympathien für Gamergate hat. Und das wird jetzt hier so ein bisschen dargestellt, so als wäre das Abusive Friendship, wie ja schon der Triggerwarnung drin steht. Und da merkt man dann wieder mal so die andere Seite, ne, wenn irgendwelche Feministen da nicht mit zufrieden sind, was in ihrem Freundeskreis passiert. Oder hier mit, wahrscheinlich war der Typ auch so ein bisschen in sie verschossen und sie hat das nicht so richtig erwidert und das wird dann hier alles so hingestellt, als wäre das ja natürlich so von ihm irgendwie arschig, so nach dem Motto, ne? Also er ist natürlich hier der Böse. Ja, natürlich. Quasi mit Vorsatz, ne? Ist nicht so, dass es einfach nur dumm gelaufen ist oder so, sondern nee, das ist natürlich hier alles irgendwie Männerkram natürlich, Standard so, kennt man ja, ne? Sind halt alle irgendwie böse. Und will ich jetzt nicht zu viel draus vorlesen, aber es ist eigentlich so ein bisschen wie so ein Zoe-Post umgedreht, ne, mit Geschlechterrollen vertauscht, nur halt eben komplett unwichtig. Also diese Person ist keine Person des öffentlichen Lebens oder so, von der irgendwas abhängt. Und sie meint dann hier irgendwie so, dass er sich unterschiedlich verhält ihr gegenüber und anderen Leuten gegenüber, wo sie halt irgendwie draus ableitet, dass er sich da irgendwie überall beliebt machen will oder so. Aber was ich wahrscheinlich eher so sehe, dass sie wahrscheinlich wegen jedem Scheiß irgendwie pissig ist und solche Leute kennt sicherlich jeder, ne, die man irgendwie mit die immer alles irgendwie falsch verstehen wollen und gerade hier sie so als Triggerwarnung da haben, ne, also ich kann mir das gut vorstellen, dass man sich, wenn man mit der irgendwo im gleichen Bekanntenkreis irgendwie ist, dass man da auch der eine Nase lang irgendwie recht geben muss, nur damit man einfach seine Ruhe hat. Und ich glaube nicht, dass es irgendwie so eine ja so ein Plan ist, um die alle irgendwie zu auf seine Seite zu ziehen, wie sie das hier so hinstellt, dass er so ein Abuser da irgendwie ist. Ne? Und was ich ja auch ganz geil fand bei der ganzen Sache war, dass dann halt hier unten diese Tech-Cloud ist, wo hier das eine der am meisten getaggten Sachen von der Dame hier, Feministin-Tag, Sprachlosigkeit ist. Das hat mich auch sehr amüsiert. Sehr schön. Ja, ja. Genau, deswegen noch so als kleinen Schmunzler zum Schluss. Na, also das kriegt demnächst jeder von mir verwiesen, der mir was erzählen will vom Zoe-Post und wie furchtbar der doch gewesen wäre und dass man sowas doch nicht machen kann, private Sachen da irgendwie in die Öffentlichkeit zerrennen und so. Das, da sieht man wieder so diese Doppelmoral. Hier, Fräulein Feministin, die kann alle warnen vor dem bösen Mann. Und das ist alles abusive hier, wenn er da das alles nicht toll findet, was sie da so an Ideologiequatsch irgendwie von sich gibt oder wenn er sich da irgendwie ein bisschen gekränkt fühlt, dass sie da seine Gefühle nicht erwidert oder irgend so ein Zeug. Also das ist ja alles ein Blogbeitrag wert, darüber kann man sich endlos auslassen. Und wenn es umgekehrt ist mit umgekehrten Geschlechtern, dann ist es, dann muss es da eine Gag-Order geben, dann müssen die Gerichte bedient werden und dann ist es ein Hassmob und bla bla bla bla bla. Also unter dem Gesichtspunkt. Ich mag die Texte oben, Erfahrungen und Scheißtypen. Ja, genau, wollte ich auch sagen. Der Text Scheißtypen. Ne? Und was ist eine Feminist-Apostroph-In? Das ist mir auch nicht ganz klar. Das aber ist, wenn, ja, das wenn, ist man ja den, auch wenn man sich vertippt so und eigentlich den Stern schreiben möchte. Weil guck mal, wenn du auf deine Tastatur siehst, siehst du nämlich, dass das Apostroph genau unterm Stern ist. Die ist ja auch so eine spezielle Schneeflocke, ne? Irgendwas mit schwules Mädchen oder was sie da irgendwie in der Bio stehen hat. Ja, also so jemand, der so queer ist, ne? So wie Laurie Penny so queer ist, zwar die ganze Zeit nur Mädchenkram macht, ne? Aber natürlich total genderqueer, genderfluid, total was Besonderes. Ne? Ja, ja. Ja, total was Besonderes, mangelndes Selbstbewusstsein, deswegen wird so viel Wert auf Identität gelegt. Ja. Ich warte auf den Punkt, an dem wir endlich alle genderqueer sind, damit da endlich mal Ruhe ist. Aber wenn alle genderqueer sind, ist keiner genderqueer. Ja, dann fangen wir wieder von vorne an. Stimmt, verdammt. Ja. Ich bin so hetero, also, ihr seid gar nicht so hetero wie ich. Ich bin hetero, also. schön. Ist Mayonnaise auch reingeschleimt? Nein. Was? Anxious Police Unite? Oh mein Gott. Ja, also nicht, dass ich dazu aufrufen will, diese Dame hier irgendwie zu belästigen oder so, aber ich will einfach nochmal hier diesen Quatsch hier irgendwie zeigen, was die hier irgendwie schreibt. Ihr komischen Twitter-Profil. Poly wie Polytoxi, also mehrere Substanzen abhängig, oder Poly wie mit vielen Leuten Rudelbumsen machen? Keine Ahnung, aber allein schon dieses Bild hier, das ist so eine Person, die sich drüber aufregt, über mangelnden Konsent und so ein Kram. Also die sieht aus, als würde sie dir ungefragt die Faust in den Arsch rammen, weißt du? Sie sieht vor allen Dingen aus, als würde sie ungefragt in irgendwelchen, weil ich weiß ja, wie das ist mit der Scheißqualmerei in Berlin. Die haben das ja immer noch nicht gereizt, so als letzten Ort irgendwie. Letztes Mal, als ich irgendwie in Berlin irgendwo hingehen wollte, irgendwann im Oktober oder so, stand ich frieren vor der Tür und dann hieß es irgendwie zu den Raucherweibern, die da standen, sie könnten ja schon mal reingehen, weil sie müssen ja nicht in der Kälte stehen und rauchen, die können ja auch drinnen alles voll rauchen. Ja, okay. Dann verabschiedet. Also du standst draußen zum Rauchen und die durften dann rein, weil sie eine Mutti haben. Nein, ich stand draußen, weil ich rein wollte und es war noch zu früh, es war noch nicht offen quasi. Und dann hieß es zu den Raucherweibern, sie könnten ja schon mal reinkommen, weil es ja so kalt ist. Ja. Naja, so oder so halt eben hier mangelnder Konsent, ne? Also ich wette, die hat garantiert ihren Rauchdreck. Ja, wurde gleich mal Nikotin geraped, ne? Garantiert noch niemanden irgendwie in die Fresse gepustet, ne? Ohne dem sein Konsent oder so ein Zeug, ne? Aber naja, das ist natürlich. Hashtag Care-Kultur. Alles bessere Menschen, komplett bessere Menschen, die schreiben die richtigen Blogbeiträge über abusive Leute und so ein Zeug. Ja, also, ja. This week in Doppelmoral. Ja, das ist halt jede Woche. Perlen aus Genderistan. Das, die Ape-Culture ist nicht importiert. Die Ape-Culture ist auch nicht importiert. Ne. Die war schon immer da. Ja, wie ist Leute? Hammert? Oder? Ich denke schon. Scheiße, jetzt fällt mir wieder ein, worüber ich noch kurz labern wollte. Getweetet. Was? Die Dingens von Savon. Die Kommentare? Ja. Gucken, ob ich das. Wie teilt man seinen Bildschirm? Warte, ich hab's auch, ich mach's gerade. Wenn ich es vergrößert habe, dementsprechend, dass man es lesen kann. So, und so, und so. Und hier, und da. Und freigeben. Ah ja. We are proud of not being proud. Ah, das war das Rammstein-Video, nicht das Erdogan-Video. Ah, okay. Wir finden es noch. Irgendjemand hat garantiert einen Screenshot gemacht, ja. Ja, mir ist übrigens gerade eingefallen, worüber ich noch kurz reden wollte. Ich hatte es, glaube ich, am Anfang des Streams mal erwähnt, ne? Die Honey Badgers Geschichte. Aber im Endeffekt ist es auch jetzt, keine Ahnung, ich weiß, das können wir auch nächste Woche noch eben machen. Es war jetzt eigentlich nur ein Gespräch kurz und ja, ging halt um Obdachlosigkeit und ja, kleinere Unterschiede halt eben zwischen Europa und dann halt eben Amerika, beziehungsweise Kanada in diesem Fall. Ne? Ja. Dann sind wir durch, wa? Erstmal. Ja. Erstmal, bis nächste Woche, dann geht's weiter. Ich bin mal gespannt, wie das Weekend Stupid Video von Sargon diese Woche aushält. Nach so einem Kommentar. Stimmt. Ja. Gerade veröffentlicht worden. Ja, da ist jetzt im Anschluss was zu tun. Ich wollte es gerade sagen, dann machen wir doch den Steam aus und gucken uns das Video an. Genau. Was wollt ihr doch hier? Ja, ich muss gerade sagen, los, raus jetzt hier. Ja. Abschalten. Sargon gucken. Ja, irgendwelche abschließenden Worte noch? Wir sehen uns nächste Woche. Ja. Also bleibt skeptisch, werdet nicht paranoid und wir penetrieren dann diese Woche die Safe Spaces und nächste Woche gibt's dann mehr. Macht's gut. Der Zustand, wie er jetzt ist, unerträglich, da muss ich dringend was ändern. Und ihr wisst, fragt euch immer, wo komme ich wirklich her?